Wille, du bist zu leise. Ja, ich denke gerade bloß, dass es das liegt an mir. Ah, das ist ein Denkschutz. Er denkt leise. Rede mit mir selber. So. Dann kam heute von der Firma da so dieser Betriebsrat-Newsletter-Geschmarri. Ich habe mal live geschaltet. Nicht, dass er jetzt irgendwelche Sachen das sagt, die er nicht. Das ist wieder bereuen, Mann. Ist doch uns wurscht. So. Hallo, Nachtzug. Ja, davon abgesehen. Ja. Aber gut, dass du es gerade erwähnt hast, weil das kann ich jetzt nicht öffentlich sagen, was ich gerade sagen wollte. Weil ich habe mir bei so einem Outdoor-Laden was bestellt. Lucy. Was hast keine du denn Lucy. Schönes bestellt? Keine Lucy. Na, so Netzbehälter, so Netztaschen. Hä? Diese Mesh-Taschen. Mesh-Taschen, genau. For what? Für Zeug. Ja, für was? Für Zeug? Ja, schau dir das, dieses VHS-EDC-Bla-Video von der Verena an. Ach, diese Beutela. Ja, gut, genau. Okay. Ich habe das Video schon gesehen. Ja, eben, die Verena schleppt auch immer kistenweise Zeug mit rum. Ja, ich auch. Ja. Und für Kabel und Kleinkram, also zweimal haben wir das bestellt, gibt so einen Dreierpack. Einmal für meine Berufstasche und Kabelgeschmarri für die Erber und so und einmal hier fürs Outdoor. Eine Berufstasche. Du hast jetzt also immer schöne Beutel dabei. Ja, komm, mein Dreck selber wegmachen. Na gut. Ja. Mir folgt Apfelklatsch Ultras. Da wäre ich jetzt aber vorsichtig. Oh, nein, die Waldfee. Oh Gott. Das ist natürlich. Da habe ich glaube seit 70 Folgen nicht mehr reingehört. Du wirst lachen, ich habe heute nach 2 Wochen meinen Podcatcher heute mal kurz wieder aktualisiert. Und? Ja, der wollte irgendwie 35 Folgen runterladen, so in dem Dreh. Das geht ja noch. Ich darf es ja gar nicht laut sagen, Rain. Ich mache das immer bei dir. Der 50 Mbit Raiden. Weil da geht das ratzefatze. Und da ist es dann auch drauf, wenn ich das bei mir anschalte. Gott, ja, da malt der Hamster langsam. Ich mache das immer in der Innenstadt mit meinem Uni-Netzwerk. Ich dachte schon bei Verena, nachdem du da ja täglich bist. Die Verena hat keinen so schnellen Anschluss. Muss zum Raiden gehen, da funzt es wie Sau. Ja, da brauche ich nicht hingehen, ich hab genauso einen Anschluss. Aha. Ja. Und ich habe die Innenstadt. So. Müssen wir mit Bob? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir haben auch schon gerätselt. Ja, dann heile ich mich hier wegen im Hintergrund, beziehungsweise ich werde jetzt dann wieder aufgehen. Ja, ich glaube, der Kai hat Angst, weil ich gesagt habe, er muss dann moderieren. Ach, das kann er doch. Ja, freilich kann das. Der hat ja gestern auch mit mir die Aufnahme gemacht. Oh. Ja. Was war das jetzt? Der Angstsäufer oder was? Der Muffelewuff, dann musst du anmoderieren. Ich? Gott. Dachte du schon. Wer macht denn sowas? Ja, du. Ich rede halt nur Mist. Ja, ich auch. Ja, und? Das tun wir alle. Das ist Standard. Aber ich muss nochmal auf den Server. Irgendwas ist da. Du kannst wieder nicht abschalten. Blöde Lusch. Cheater. Du musst fingern, dann ist gut. Ja, aber Schmutz, ja, bloß so lange drauf bin, das auch wieder. Tja, dann hast du es falsch gemacht. Du musst es so weit bringen, dass der auch Schutter noch. Weil, dass ich dir das erklären muss, also ja. Hallo. Oder Bitch-Skript schreiben. Oder automatisiert. Mal schauen. Na gut, dann lasse ich euch wieder alleine. Hab viel Spaß. Der Letzte macht das Licht aus. Ja, erhol dich ein wenig. Bis morgen früh. Dann ist Laptop, lüg mir Spritz mit rein und check hier mal die Lage. Ne? Von daher. Wie, jetzt willst du uns echt verlassen hier? Nee, nicht verlassen. Ja, ich meine, für diese Podcast-Folge. Diese Woche ja. Okay. Ob wir das aushalten können? Ich glaube nicht. Wir sterben alle. Heute sterben wir alle. Ach. Der Tiefpunkt. Wozu bin ich wirklich? Schmeiße ich noch ein paar Keyworder mit in die Runde. Warte mal. Achso, das sind Wörter, die wir unbedingt in diesem Podcast sagen müssen. Damit wir so den Titel verarbeiten können. Bitte alle im Skript aufnehmen. Genau. Nee, die müssen wir einfach nur einstreuen an möglichst unauffälligen Stellen. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Und er musste dann suchen bei der Aufnahme, oder was? Genau. Nee, das ist egal. Es wäre doch mal ein lustiges Versteckspiel für die Hörer. Es geht bloß darum, dass wir diese Wörter irgendwo drin haben. Ja. Also, 5 Stück. So. Ey, das wäre doch mal, das könnt ihr mal aufrufen fürs nächste Mal, dass uns ein Hörer oder was, der erste, wo uns eine E-Mail schickt oder so, mit 5 Mach so, Bärfrau, 5 Wörter her, los. 5 Wörter, die wo wir dann irgendwie einbauen müssen. Das wäre doch mal eine coole Idee. Ja, da kommt Chaos raus, das sag ich dir jetzt schon. Ja, genau, Mix-Idee. aber mach das mal, sag das mal an. ja. Und beziehungsweise, das machen wir ganz einfach, es müssen 4, also halten wir gleich mal fest, so, neue Karte, Scrum, jetzt machen wir 4, also die Leute schreiben eine E-Mail mit 4 Begriffen und vor jeder Sendung, haben wir ja immer Zeit anscheinend, echt? Ja, nicht wird dann bei random.org eine Einsendung ausgelost für diese Woche. Es konnte ja sein, dass da 5 Leute schreiben zum Beispiel, ne? Da können wir nicht alle nehmen. Das heißt, wir wählen dadurch eine E-Mail aus und nachdem der 4 Begriffe geschickt hat, bekommt jeder intern im Dokument einen Begriff zugeteilt. Ach du Scheiße, und wer wählt das aus, wer welchen Begriff zugeteilt kriegt? Du oder was? Das können wir auch bei random.org machen. Können wir auch da machen. Gut, gut. Okay. Okay. Gut. So. Kai oder Keks auch, jetzt gilt's. Ich habe hier nichts zu sagen. Was ich zu sagen habe, steht da unter. Was gab's letzte Woche, Kai? Zu mehr habe ich nichts zu sagen. Was ist das, was du brauchst? Das ja, genau. Super. Ja, dann euch viel Spaß. Bleibt sauber. Bleibt uns gewogen. Ja, wir heulen jetzt erstmal eine Runde, weil du nicht da bist. Mhm. Ja, schmeißt ihr mir die Datei in die Dropbox? Ja, machen wir. Seid auf Zack. Genau. Merkst du was, die sind alle ganz traurig. Oh ja. Mann, eine Folge ohne den Raiden, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich hätte eher gesagt, beim Kai schwankt die Verbindung. Also. Was, wieso schwankt bei dir die Verbindung? Hallo, 1, 2, Test. Hallo. Was schon? Ich habe hier drauf, der ist, merkst du das? Ich habe hier vollen Empfang hier auf meinem Truck. Brumm, brumm, brumm. Gell, du fährst nebenbei. Nee, ich fahre nicht nebenbei. Ach, ganz ehrlich. Nein, ich fahre nicht nebenbei. Was ich ab und zu mal nebenbei mache, ist Clash of Clans spielen, aber auf dem Truck fahre ich nicht. Wie im realen Leben, ja. Ja, dafür war der Roland zuständig. Nee, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Also, irgendwann kommt ja auch mal was, wo du dann ins Dokument gucken musst oder im Chat oder keine Ahnung. Das geht nicht. Okay, ganz spontan noch. Was haltet ihr als Aufnahmetermin Freitagabend? Wenn wir nicht gerade irgendwas vorhaben. Ja, wie ich nie. Ja, Freitagabend ist halt, ja, ich meine, wenn ich nichts vorhabe, okay. Aber die meisten werden ja doch am Wochenende was vorhaben. Was hast du normalerweise Freitagabend vor, Kai? Ja, kann ich jetzt so das nicht sagen. Man nicht. Ich kann ja nicht die ganzen Frauen hier. Ach so. Nehmen wir schon auf? Nee, aber wir sind Chat nur live. Außer, okay. Ja, wir sind nur live. Aber wir sind nur live. Okay. Nee, da kann ich es ja nicht sagen. Okay, verstehe. Nee, Freitagabends habe ich normalerweise nichts vor, aber es kann ja mal sein. Ne? Ja, wäre doch toll, ja auch nicht, wenn sich mal eine Frau erbarmen würde für einen Kai. Ja, man kann ja auch mal allein ins Kino gehen oder so. Da sitzt du dann drin mit dem Trenchcoat an und dem Hut. Ich hab ja auf dem Handy auch TeamSpeak, da kann man ja trotz Kino mit dem Zünder dabei sein. Hand, verstehe. So nach dem Motto, ihr seid live dabei oder was? Live im Kino bei der neuen Folge Titanic sinkt Volume 2 oder sowas. Egal. Das war doch mal geplant, nicht? Was? Nochmal sinken zu lassen. Ja, keine Ahnung. Leute laufen da trinken, das ist ja auch scheiße. Nee, für mich ist Freitag jetzt kein Thema, weil ich habe ja gestern gelernt durch einen ganz intelligenten Menschen, dass man ja auch von unterwegs auch Podcast aufnehmen kann, weil man hat ja einen Laptop. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, so, okay. Das ist eine Frage des Internets. Richtig. Ja, oder Freitagabend, Sonntagabend oder so. Oder so, Sonntagabend klingt gut. Sonntagabend ist scheiße. Kommt drauf an, wer da kommt doch Rosamunde Pilcher und sollte. Oh Gott. Oh Gott. Das darfst du dann mal live nebenher laufen lassen. Der Tatort. Reinige. Ja, kann man, ja nachgucken. Dafür auch. Gibt's Netflix. Serielles Fernsehen hier, das ist ja Netflix, furchtbar. Was ist denn das? Was? Was Tolles. Ja, wie gesagt, müssen wir halt mal schauen. Oder wir ändern den Rhythmus oder verzichten auf live und hauen die Folge raus, wenn jeder Zeit hat, weißt du, wie ich meine? Wie auch immer, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, momentan. Das kann doch. Wie viele Teammitglieder sind wir denn? Sind wir mehr als 7? Ja, schon. Ja. So mehr oder weniger. Dann reicht ja die Woche nicht, sonst hätte ich ja gesagt, sonst könnte jeden Tag einer seine Folge raushauen. Na, das ist ja blöd. Aladdin, ja, die 40 Räuber. Es war ja auch mal halt Spaß. Entschuldigung. Ja, angenommen. So. Man muss immer das letzte Wort haben, ja. Ja, genau, so ist es. Sind wir schon wieder dabei, gell? Genau. Jupp. Schon, ne? Genau. Bin ich auch. Ja, ich auch. Hat man das nicht erst? Ja, aber echt? So nicht anders. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ach, wir streiten uns nicht. Wir lieben das nur, dass wir uns aufziehen damit. Gell, Raiden? Ja, wenn wir uns aufziehen, aber wehe, wenn sie losgelassen werden. Wehe, wenn der Aufziehschlüssel rausgezogen wird, dann geht's los. Das, ist auch ein sogenannter Rückzieher. Egal. Auf aller Fälle. War das nicht eine Flügelschraube? Ach, Kai. Die Errungenschaft der männlichen Welt. So. Aber merkst du was, Raiden? Kaum bist du bei uns, geht's dir wieder besser. Ja, ich merk's auch. Am Anfang so grummelig, so. Jetzt geht's ihm schon gut, er singt schon Lieder. Mhm. Wir treiben ihm die Tiere aus. Mhm. Ja, wir fingern sie für ihn. Nee, solche Sachen mache ich nicht. Ui. Ach, stell ihn nicht so an, Mann. Wenn Raiden musste da durch. Ich könnte jetzt sowas sagen. Aber ich sag's nicht, wir sind ja schon live. Ich sag's nur, Verena, wir reden. Ja, Verena würde sich jetzt freuen an dieser Stelle. So, Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Selbstverständlich. Oh je. Ja, die Daisy D. Daisy D, das war doch mal so eine Radio, so ein Radio-DJ. Genau das. Ja. Geil. Oh. Ist sie nicht aus Entenhausen, die Daisy D? Nee, das war doch hier mal so Party-Girl. Die war doch, glaube ich, afroamerikanische Herkunft. Viva! Ne? Sag ich doch. Das sagt er. Viva? Alles. Viva. Viva. Viva. Der Sender. Der Sender. Des Grauen. Du. Genau. Komm, Raiden, jetzt mach mit, los. Komm, bist schon richtig in guter Stimmung hier. Pfeifst du schon Lieder? Wir ja. wollen den Raiden hier. Schalalalala. Das ist was anderes. Die also, kleine Raidelein. Das schafft ihr schon, ihr seid schon groß. Ah. Nein, das ist eine Lüge. Ich bin nicht groß. Ja, ihr seid schon alt. So, oh. Hallo. Na warte, das gibt eine Retourkutsche. Aber bevor ihr jetzt die Hürde noch länger auf die Folter spannt, fangen wir mal an. Macht's gut. Ich freue mich auf die Aufnahme. Und bitte als Wave und nicht als MP3 schon. Was? Ich dachte immer, Teamspeak spuckt nur Wave aus. Ach so, ja, es kann ja sein können, dass sich jemand gedacht hat, na, bevor ich das jetzt in die Dropbox schmeiße, mache ich noch eine MP3 draus, denn es ist 9/4 so groß. Wird ja können sein, dass der Mufflewuff schon durch Auphonic laufen lässt oder so, hä? Nö, nicht wirklich. Das ist einfach mal. Hast du überhaupt einen Auphonic-Account, Nene? Ich habe einen, aber keinen, halt bloß den freien. Hm. Ja, dann hast du ja 2 Stunden frei, können wir ja anfangen zu labern. Ich mache die ersten 2 Stunden und reden dann den Rest. Na, ich habe auch noch 2 Stunden. Ich habe die App. Oh, ja. Kann die App auch zu YouTube? Nee. Die kann auch nicht zu Dropbox und zu deinem Hoster oder so. Nö, aber es macht halt mein FTP-Programm. Ja, klar. Gut. Macht's gut, ciao. Ciao, Raiden. Ciao. Gute Besserung, ja? Ja. Der lässt uns jetzt echt allein. Viel Spaß, die Herrschaften. Was? Prima! Und viel Spaß, die Herrschaften. Ja, danke schön. liebe Daisy. Wo ist eigentlich meine Streptopoppe? Ja, Extras, ich müsste auch mal aufnehmen hier, nicht wahr, nicht? R-D-G. Nee, R-G-D-E. Ja, hab ich schon gesagt. R-G-D-E 139. Rückete. Aboy-Industrie. Ja, wo sind die überhaupt alle hier? In der Chat? Ja, keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich gehört, dass der Raid nicht da ist und sind auch gleich gegangen. Ja. Schon, uns will keiner hören. Hat der Raiden getwittert, dass er nicht dabei ist? Boah, keine Ahnung. Und der Bär verhält zu uns. Und der Chen Surf. Aber wirklich, das sind die Harten. Boah! Muffele! Hm? Diese Gedanken. Hm? Welche Gedanken? Nee, der Chen Surf ist doch immer da, das ist doch der. Nee, ich meinte was anderes. Schön, der Muffel hat doch gar nichts gesagt. Er hat gelacht. Na, das war ich, oder? Mhm. Noch schlimmer. Okay. Ja, Mofille, cool. Weißt du, was mit der Verena los ist? Kommt die? Kommt die nicht? Hast du was gehört? Keine Ahnung. Ich wollte gerade nachfragen gehen. Ich habe den letzten Kontakt gestern. Fragst du noch, weil sonst hätte ich noch gefragt. So, servus Leute, da sind wir wieder. der Bär meint, wir sollten anfangen. Ja, vielleicht könnte die Daisy D das einspielen und dann redet der Mufflewuff einfach weiter. Oder wie auch immer, egal. Moment, ich hab's. Ich bin gerade noch am Tippen. Schauen wir mal. Das Blöde ist, ich habe ja das blöde Streamer auf geräuschlos, weil ihr so viel Krach macht nachts. Ja, ich auch. Also du. Ich mache im Moment wenig Krach, gell? Das sind nur die Mädels, die Krach machen. Die Jungs. Das ist die Verena, die so viel kracht. Wir haben ein Output, das ist nämlich geheuerlich. Ja, genau. Ja, wenn ihr Männer nichts zu sagen habt, dann... Ja, wir kommen ja nicht mehr dazwischen. Ihr traut euch sozusagen gar nicht. So ungefähr. Hallo, du hast eine Nachricht. Mhm, genau, das höre ich dann eben nicht mehr. So. Gut, jetzt fangen wir an, oder wie? Ja, fangen wir an. Soll ich anfangen? Gut. Ja, du bist... Ältester hier. Also Team-Ältester. Ja, ich habe ja aber noch nie ein Intro hier gesprochen. Ja, ich auch nicht. Sind wir schon zu zweit. Und ich denke mal, die Manu auch noch nicht. Jawohl. Ich habe Welpenschutz. Das auch noch. Vielleicht noch eine Probezeit. Kannst der Nachzug übernehmen. Ah, der traut sich wieder nicht. Aber er hat noch sein Mikro offen. Ja. Naja. Na gut, dann fangen wir mal an. So, hallo, hier ist der Redinger Podcast ohne Redinger bei Folge 139 und ich darf heute nicht begrüßen den Raiden, denn der ist etwas zu fertig von seiner Arbeit und als nächstes grüße ich mal den, geht schon los, er stellt den Kai vor. Hallo Kai. Ja, hallo. Und wen haben wir noch da? Wir haben die Manu da. Ja, hallihallo, hallöle. Jawohl. Und mich natürlich, den Muffelwurf. Und da ich heute die Moderation übernehmen darf, das merkt ihr schon, heute ist keiner da sonst. Ja, was gab's denn bei euch? Fangen wir mal so an. Sollen wir noch auf die Kommentare eingehen? Ich habe die Kommentare noch nicht mal angeschaut. Ja, das ist ja gut. Da können wir natürlich mal reingucken. Wenn du es schon ansprichst, was haben wir denn für Kommentare? Moment, mein Rechner ist noch am Erwischt. So, ja, der Jan hat geschrieben, moin, was das faule Fleischbewegen angeht, ich höre euch immer beim Training, Studio, Grüße aus Hamburg, weiter so Jan. Mhm. Ja. Und möchtest du dann weiter vorlesen? Bist du mittlerweile auf der Seite? Ich bin inzwischen auf der Seite, ja. Okay. Und nächster Kommentar ist vom Tim, wobei ich mich frage, ob er wirklich so heißt. Servus, wieso die Meinung zu Tim geändert? Die Unterlassungsklage am Hals. Also ich gehe mal davon aus, dass er den Raiden hier anspricht und er sich auf den Tim Pritlove bezieht. Ja, ich denke mal, er bezieht sich nicht auf sich selbst, oder? Ich gehe mal davon aus. Oder auf unseren Tim. Wir haben ja eigentlich auch einen. Ja, ich denke mal, das hier ist unser Tim, oder? Das kann durchaus sein, ja. Ich weiß nicht. Ich nicht. Ja. Von daher. Ja, genau. Der Raiden hat ja seine Meinung zum Tim neulich geändert. Genau. Zu einer etwas positiveren Ausrichtung. Und das ist ja jedem selbst überlassen, ob er das tut oder nicht. Ja, klar. Von daher. Genau. Dann hat der Walz ja noch geschrieben zum Thema Abnehmen. Er hat nur eine Regel für sich aufgestellt, mehr Energie zu verbrauchen, als man zuführt. Sprich Sport und Bewegung. Und die ganzen anderen Geschichten da, wie Weight Watchers, Abnehmpillen und Kram, bringen ohne genügend Bewegung gar nichts. Und genau, das hat er durch Ausprobieren auch lernen müssen und treibt seitdem regelmäßig Sport seit einigen Jahren und hat anscheinend somit knapp 40 Kilo abgenommen. Und boah, das ist richtig jede krass. Jede Menge. Und wenn man Walz ja jetzt kennt, und ich kenne ihn nur in dem aktuellen Zustand, von ich irgendwelchen ihn Bildern auch her. Nur so, ja. Das ist doch der schlanke Kerl, oder? Richtig, ja, genau. Ja, jetzt packt er mal 40 Kilo dran, das richtig. Kann man sich... Also ich, sorry, aber ich kann mir sie irgendwie gar nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Also das ist schon sehr. Ja. darf der Walz ja jetzt mal ein Bild von früher schicken. Ja, kann er gerne tun. Ja, nee, gut ab, 40 Kilo. Also 40 ich mein, Kilo ist schon ja, ich habe auch 15 Kilo runter durch Bewegung, sage ich mal, und halt eben ein bisschen Essensumstellung. Mhm. Aber 40 Kilo, mein lieber Mann, da ist, ja. Genau. Er hat geschrieben, 2008 hat er den großen Umbruch gestartet. Okay. In einem Folgekommentar. Ja, das ist schon ordentlich. Ja. Ja, und das war's für unsere Kommentare hier mal. Genau. Ich darf wie üblich nochmal auf das Piratenpad von Raiden hinweisen. Link im Chat für alle, die gerade teilnehmen und irgendwas beizutragen haben. Bisher war ja der Ansturm nicht so wirklich groß, glaube ich. Nee. Also die letzten Folgen hat es nicht wirklich einer benutzt und ich habe es gerade den Link geöffnet. Ich bin der Einzige, der dort ist. Okay, dann sollte ich auch mal reingehen. Ich habe mal eine Frage an dich, Muffele. Kannst du die Sachen verlinken vom Dokument in den Chat? Ja, klar. Ich bitte dich, dass du das für mich übernimmst, weil ich kann es nämlich nicht. Das kann man schon machen. Gut, danke schön. Musst mich retten. Genau. Jo, und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Wochen an. Wer möchte denn anfangen? Wer traut sich? Wer traut sich von uns dreien? Ladies first oder mir ist egal. Ladies first, hast du mich gerade wieder voll erwischt. Ja, sorry, ich meine, ich kann auch anfangen, ist kein Problem. Nee, passt, ich bin soweit. Ja, naja gut, dann mache ich halt mal Ladies first und erzähl mal ein bisschen was ich so getrieben habe. Am Sonntag haben der Raiden und ich nach der Halloween-Party von der Streptopoppe am Samstag einen chilligen Nachmittag verbracht, nachdem wir ewig nicht aus dem Bett kamen und einfach fix und alle waren, weil die Heimfahrt eigentlich, ich sag jetzt mal, der pure Horror war. Also wir hatten Nebel wie die Hacke, du hast nichts gesehen, ich weiß gar nicht, 3 Stunden, 3,5 Stunden waren wir wahrscheinlich unterwegs. Und waren dann am nächsten Tag dementsprechend platt und sind dann, ja, um die Mittagszeit irgendwann erst auf und am nächsten Tag dann einfach schöner, chilliger Nachmittag mit Büchern im Café gesessen und haben gelesen. Einfach, ja, um ein bisschen zu regenerieren. die Halloween-Party von der Streptopoppe war geil. Also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Einige von den Leuten hier haben mich jetzt auch das erste Mal live gesehen. Ah! Unter anderem mich, ja. Ja. Ich glaube, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, er war nicht arg so schlecht. Ja, ging so. Boah, ich habe mich auch gemacht. Aber ich denke, wir haben eine Menge Spaß gehabt. Also, es hat schon gepasst. Mhm. Ja, und weil ich dann am Montag so entspannt und gechillt und überhaupt war ich dann wieder mal auf Amazon unterwegs und habe wieder mal ein bisschen eingekauft. Du bist jetzt nicht im Ernst, dass ich denn von Amazon.de den Amazon.de Link weiter verlinke? Nein, aber du hast eingekauft. Du hast den Link gelegt. Keine Ahnung, im Eifer des Gefechts. Ja, kann passieren, ne? Ich meine es halt ganz ordentlich. Ach so. hab beim Raiden ein bisschen abgekupfert, hab bei ihm so diesen Easy Bluetooth-Lautsprecher gesehen und habe den dann auch mal gehört, wie der so klingt. Und da ich schon die ganze Zeit so einen Teil suche, habe ich mir das gleich mal abgekupfert und habe mir den auch bestellt. Und da ich es nicht ganz so extrem nachmachen wollte, habe ich den natürlich nicht in Silber bestellt, sondern in Schwarz. Aber ja, ich hoffe, dass er morgen kommt. Klingen tut er sau gut, das habe ich ja schon gehört. Und ja, ich freue mich drauf, dass ich dann endlich was Anständiges habe. Das Ding hat einen Kartenslot, sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ja. Und vor allem das Teil, weißt du, das kostet wenig Geld und das macht dermaßen Bums, das ist echt der Hammer. Ich habe gestaunt. Also es ist echt, echt klasse Teil. Ja, dann habe ich mir noch zwei Bücher bestellt. Das Warum gerade ich, da geht es irgendwie um Trauerarbeit nach Verlust von Kindern und Ehemann. Interessiert mich gerade ein bisschen das Thema. Und so als Ausgleich das Buch Die Therapie von Fitzek. Das ist dann der Psychothriller dazu. So, das eine ist die Fachliteratur und das andere ist die Unterhaltung. Genau. So ein bisschen in Anlehnung an das kommende Wochenende bestellt. Da sage ich dann noch ein bisschen was dazu. Dann habe ich mir eine Halskette und ein Fußkettchen bestellt in Roségold. Natürlich nichts Echtes, einfach nur mal um zu gucken, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Ja, es ist noch nicht da, es wird noch 14 Tage dauern, weil es irgendwo aus England kommt, keine Ahnung. Ich werde sehen, ob es was Gescheites ist oder nicht. Und für diverse Schwimmbadbesuche habe ich mir ein silbernes Fußkettchen bestellt, weil da ist dann wurscht, wenn ich es verliere. Achso, Silber ist ja. Ja, es ist nicht so dramatisch und war nicht so teuer und egal. Aber ich trage sie eben gern, die Dinger. Ja, gestern hatte ich dann das Vergnügen, beim Kai bei der Podcasts eingeladen zu sein als Gast. War eine richtig geile Aufnahme. Ich denke, wir haben recht viel Spaß gehabt. Ja, doch, war cool. War cool. Ja, mal nur über Katzen zu schnacken. Ja, war eine schöne Aufnahme und kommt, denke ich mal, die Woche noch live. Also live nicht, sondern in eure Podcast. Online. Catcher online, genau. Und ich fühlte mich sehr geehrt, eingeladen zu sein. Danke nochmal an den Kai. Ja, bitte, bitte. Ja, was habe ich denn sonst noch? Am Donnerstag, also sprich morgen früh um 8:30, hoffe ich doch mal auf zahlreiches an mich denken. Ich muss nämlich wieder mal zum Zahnarzt und es wird schlimmer werden als alles, was bisher da war. Ja, ich glaube. Hast du da irgendwie so einen Fetisch oder was machst du da? Aber ich stelle langsam fest, dass ich anscheinend echt was aushalte. man hat jetzt festgestellt, dass man nochmal was anders machen möchte, als es geplant war, um alles sicherzustellen, dass nichts mehr passiert. Und was halt zur Folge hat, dass ich nochmal richtig leiden muss. Nochmal richtig, richtig leiden muss. Weil ich weiß nicht, wie viele Spritzen mich morgen erwarten werden. Aber gut, ich werde das irgendwie rumkriegen oder auch nicht. Ihr werdet es erfahren. Sollte ich nicht mehr aufschlagen, ja. Mhm, bist auf dem Tisch geblieben. Genau, dann war es zu viel. Und in Anlehnung an diese Sache, also ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht so eingeschwollen sein werde nach dem morgigen Tag, wollen der Raiden und ich am Samstag Wellness machen gehen. Also wir wollen in eine Therme gehen, die hier in der Gegend ist. Wollen da mal den ganzen Tag verbringen, deswegen auch die Bücher, weil es dort irgendwo wohl irgendwelche Wasserbetten liegen gibt, keine Ahnung, wo man sich so richtig drauflümmeln kann. Und dann haben wir gesagt, hey, das können wir doch nutzen, da können wir ein bisschen lesen. Einfach so wegen zum Relaxen, zum Runterkommen. Und ich denke, dem Raiden, dem tut's auch ganz gut und mir ja sowieso. Und ja, machen wir mal einen Wellness-Tag. passt zwar jetzt gar nicht, nein, sehe ich gerade, aber egal. Das geht irgendwie weiter nach oben, ja. Ich habe mir gestern dann auch noch Karten für die Tribute von Panem bestellt. Da geht ja jetzt, ich glaube am 20. geht der dritte Teil, der Teil 1 von Teil 3 an den Start, der Mockingjay. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Tribute von Panem-Fan und habe bisher alle Teile gesehen und werde mir auch den reinziehen. Und kann ich nur empfehlen. Ein sehr kritischer Film, toll gemacht, tolle Schauspieler. Wer das Buch gelesen hat, sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. Also ich habe den ersten Teil auf Amazon geguckt und der war recht, war gut. Also guck dir bei Gelegenheit mal den zweiten an. Ja. Das steigert sich nochmal um 100%. Okay. Und ich habe das Buch schon gelesen zum dritten Teil. Ich denke, das setzt nochmal einen drauf. Und ich finde die Jennifer Lawrence schon geil als Schauspielerin. Ja. Und auch die ganze Aufmachung. Also sie haben ja doch ein sehr gesellschaftskritisches Thema auch mit aufgegriffen. Ja. Und finde es gut. Also finde es wirklich gut gemacht. Ja, fand es auch sehr spannend, also wie das erzählt ist. Hm. Also das ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich mitgelitten, mitgefiebert, Ach, keine Ahnung. Ja. Und ich kann dann immer wieder angucken und der wird nicht langweilig. dann gibt's von mir auch ein Update zum Thema Gewicht, weil wir das ja vorhin schon hatten. Es reduziert sich weiter. Ich habe schon wieder ein halbes Kilo weniger und ich freue mich darüber. Ich befürchte allerdings, wenn ich wieder kraftvoll zubeißen kann, wird sich das wieder nach oben schrauben. Ich hoffe es nicht. Ich würde gern mein Ziel noch schaffen. Soweit habe ich es nicht mehr, aber ja, es wird auf jeden Fall weniger. Schön, ja, zum Thema Gesundheit habe ich gestern einen Anruf gekriegt von meiner Krankenkasse. Ich soll auf Reha gehen. Ja. Aber du willst nicht, oder was? Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Also ich meine, gut tun wird's mir mit Sicherheit nach dem ganzen Scheiß, den ich jetzt hinter mir habe. Auf der anderen Seite, ich will nicht weg von daheim. Ich bin kein großer länger weg sein, weil, weißt du, schon Katzen und so, gell, Kai? Ja. dieses Gefummel an einem da, weißt du, wenn du das mal an einem Wellness-Tag machst, ist das schon in Ordnung, aber wenn du das 3-4 Wochen am Stück machen musst, ja, aber was heißt Rumgefummel? Du hast da ja irgendwelche Anwendungen, aber dann... Ja, ich sag ja, das Rumgefummel. Ja, aber das darfst du aber doch so nicht sehen. Und ja, es ist weiß nicht, fährst du auch so nicht in Urlaub oder so mal? Oder alles wegen den Katzen eigentlich nicht, denke ich mal, oder? Richtig, ja. So ist es. Und ja. Also das würde ich mir nicht holen wollen, also trotz Katze. Ja gut, du hast eine Katze, ich habe 4 Katze. Ja, ich habe auch noch meine Eltern im Haus, die dann, ja, weil sie lebt ja praktisch hier oben bei mir und unten und ja. Ja, du hast den Vorteil, du hast die Leute da, aber wir haben hier niemanden. Also ja. Eine ganz liebe Freundin, die sich mit Sicherheit kümmern würde, aber die hat selber mit sich genug zu tun und die möchte ich eigentlich nicht damit belasten, weil ich weiß, was die Katzen für Arbeit sind. Ja. Und das ist blöd. Ja, kann man dann ja auch verstehen. Ja, und mach ja, aber vielleicht findest du ja etwas, was, sag ich mal, bei dir vor Ort oder so ist. Gibt es ja auch Reha-Maßnahmen. Also man hat mir angeboten, eine ambulante Reha zu machen. Das heißt, ja, ich bin Heimschläfer und fahre halt dann früh rauf und bis mittags wieder zu Hause oder mittags und oder keine Ahnung. Ja. Ich denke, auf das wird es auch rauslaufen, weil ich werde dann doch ganz gern wieder auf meine Arbeit. Mir fehlt die Arbeit. Ja, und hätte gern wieder so den alten Otto-Normalverbraucher-Trott zurück. Ja. Doch, Katzenhotel gibt's Nachtzug, aber ich will meine Katzen nirgends anders hingeben. Ich weiß nicht, wie die sich drum kümmern und ja. Der schreibt ja, wo das Frauchen mit darf. Ja, du meinst, ich krieg dann auch kriegst dann auch Katzenfutter. Und ein Katzenklo. Ja, klar. Kann ich dann auch kratzen. Und einen Kratzbaum noch für die Reha-Maßnahme. Ja. Wenn sie mich zu sehr stressen, dann muss ich einen Kratzbaum. Dann will ich aber auch Baldrian küssen. Jawohl. Dann ja, bist du den ganzen Tag am Pennen. Ja, naja, ich gucke einfach mal, was dabei rauskommt. Also die haben ja eh schon gesagt, das dauert 2-3 Monate vom Antrag bis zur Genehmigung. Aber man ist der Meinung, dass mir das gut täte. Und ich glaube, so ganz Unrecht haben sie ja nicht. Ja, ich denke mal, die werden dir das nicht vorschlagen, wenn du es nicht brauchen müsstest, weißt du? Weil ja, mit Reha-Maßnahmen sind die nicht mehr so, wie das mal früher war, wo jeder, der, was weiß ich, den Finger in der Nase gebrochen hatte beim Popeln, eine Reha-Maßnahme bekommt oder so. Das ja, ist nicht mehr. Ich war halt bisher immer der Meinung, das geht auch so. Und habe es ja auch noch meine Herzmuskelentzündung letztes Jahr selber wieder geschafft, mich hochzukämpfen. Aber dieses Mal ist es dann doch ein bisschen was anderes und ich glaube, ich sollte einfach das Angebot annehmen, ja, auch wenn ich es jetzt gerade noch nicht so wahrhaben will. ich werde einfach gucken, was auf mich zukommt und genau, nimm es einfach an und das wird dir schon gut tun. Ja, muss ich durch. Ja. Und dann habe ich noch einen absoluten Buchtipp für alle. Der Raiden hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Der große Trip 1000 Meilen durch die Wildnis zu mir selbst. Kommt nächstes Jahr der Film wohl raus. Nachdem er sich das Buch gekauft hat, habe ich ihm das Buch gleich abgeluchst. Also er hat es mir ganz freundlich, wie er ist, zum Lesen gegeben. Ich bin schon fertig. Okay. Geil. Richtig, richtig geiles Buch. Also das muss man gelesen haben. Und wenn der Film nur halb so genial wird wie das Buch, wow, das wird ein Kassenschlager. Cool. Was schreibt der Nachtzug? Jetzt gibt's nur noch Kuren ohne Schatten. Die Krankenkassen müssen sparen. Ach, ich brauche keinen Schattennachtzug, den habe ich selber. Ja, und das war's dann eigentlich schon zu meiner Woche. Unspektakulär wie immer. Und dann gebe ich den Ball doch mal wieder zurück zum Muffele. Ja, dann behalte ich den Ball einfach mal gleich. Damit der gemein, wie unfair. Damit ich den Kai mal ein bisschen überrasche. Man muss doch teilen. Du musst teilen. Musst du unbedingt weitermachen. Nee, Quatsch. Ja, ich bin eh relativ schnell fertig. Bei mir ist so wenig los wie eh und je. Ich war jetzt 2 Wochen nicht da, also sprich die letzte Woche nicht, und habe natürlich an den Wochenenden jetzt was erlebt. Ich habe jetzt vorletztes Wochenende bei einem Seminar an der Volkshochschule in München teilgenommen für Präsenz und Ausstrahlung. Hört ihr's? Hört ihr den Unterschied? Nein. Naja, ja. Ich kann die Strahlungen merken. Ja, genau. Deswegen ist bei mir so hell hier. Genau. Ja. Jetzt haben wir dich rausgebracht. Nee, nicht wirklich. Punkt ist, dass bei dem Ganzen, ja, das war jetzt recht informativ, das stimmt schon. Ich habe auch einiges mitgenommen, glaube ich. Ja, man muss halt üben, das ist wirklich so. Ich meine, gerade Podcasten ist sicher auch ein Übungsmedium für sowas, aber im allgemeinen Leben, so der Klassiker an der Wursttheke, hier die Verkäuferin verunsichern und solche Sachen. Das haben wir einige coole Kniffe gelernt. Das war ganz cool eigentlich. Kann ich eigentlich jedem weiterempfehlen. Da du böse. Lernt man so einige Sachen, die dann die Schweißperlen bei dem Gegenüber auf die Stirn treiben können. Genau, das war vorletztes Wochenende. Beim letzten Wochenende war ich auf der Spielemesse, die sich Spielwiesen hier in München nennt. Das ist kleiner Abklatsch von den großen Messen aus Nürnberg und Köln und beschränkt sich auf eine der kleinen Hallen von diesem MOC-Gelände hier in München. Und ja, da werden Brettspiele vorgestellt und können auch bespielt werden. Und ja, ich bin ja so ein kleiner Brettspiel-Fanatiker und habe mich da natürlich durchaus wohlgefühlt. Problem ist bloß, dass ich alleine dort war und das ist immer ein bisschen schlecht, weil man kann ja Spiele schon ausprobieren, aber meistens tust du dich ein bisschen schwer da in der Hat keiner mit dir gespielt. Genau, da läuft man dann alleine über die Messe und dann bist lange am Suchen, bis du einen findest, mit dem du da mal irgendwas antesten kannst, was dort auch ausgeliehen wird dann und du kannst dich auf die Bierbänke setzen und deinen Wurstsalat essen und ja, spielst mal eine Runde. Und das ist eigentlich ganz nett immer. Also beim Wurstsalat wäre ich auch dabei, aber beim Spielen nicht. Ja, mei. Das ist bloß eine Frage des Spiels. Man muss ja nicht hier, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Bis zum Abwinken zur 33. Runde. Nee, und ich fand's ganz nett. Ich habe sogar 2 Spiele mitgenommen noch. Gut, eins hatte ich eh schon geplant, dass ich es auf jeden Fall kaufen werde. Und ja, das war eigentlich ganz nett soweit. Und was habe ich diese Woche noch gemacht? Nochmal reinschauen. Hier, ich war, genau, bei den Bienen. Die Streptopappe hatte leider keine Zeit diese Woche und deswegen bin ich alleine nochmal zu den Bienen gefahren. Wir wollten die ja noch weiter einengen für den Winter und ich habe dabei festgestellt, dass es schon wieder ein Volk weniger ist als letztes Mal. Das heißt, jetzt sind es nur noch 2 Völker, die wir haben. Oi. Und das Oi. Wird langsam, aber sicher knapp. Und das eins von den beiden, die noch übrig sind, die sind zahlenmäßig auch noch sehr eingeschränkt und da muss ich mich leider auch fragen, ob die über den Winter kommen werden und ich habe den Verdacht, dass die es auch nicht packen werden. Von daher hoffe ich mal, dass zumindest das eine Volk noch überlebt. Naja, woran es immer liegen mag. Der Smiley hat uns mal auf was gebracht, aber ja. Kann man gar nicht so genau sagen, warum das so ist. Also bei dem einen, das erste, das uns abhanden gekommen ist, da habe ich reingeschaut in die Reste, die vorhanden waren. Also da gehe ich jetzt davon aus, dass da die Königin den Löffel abgegeben hat, auf welchem Weg auch immer. Weil die noch versucht haben, sich eine neue Königin ranzuziehen, was um die Jahreszeit natürlich völliger Blödsinn ist, weil das führt zu nichts. Und bei dem anderen, da bin ich der Meinung jetzt von dem, was ich gesehen habe, dass die schlicht und ergreifend überfallen worden sind. Okay, von wem werden die überfallen? Von anderen Völkern. Ach so, okay. Da geht es um Ressourcenschlacht dann letzten Endes. Und die waren zahlenmäßig sowieso nicht so stark. Das heißt, ich gehe fast davon aus, dass die es nicht geschafft haben, ihren Stock zu verteidigen. Und dass da ein anderes Volk dann entsprechend eingefallen ist und die im Prinzip um die Ecke gebracht hat und die auch entsprechend ausgeplündert hat. Der Nachzug fragt Hornissen um die Jahreszeit eigentlich nicht mehr. Das heißt, die klauen den Honig, oder? Richtig, genau. Okay. Weil diese aber du fütterst die doch um diese Jahreszeit mit so Zuckerwasser oder was? Jetzt nicht mehr. Und das, was die jetzt aktuell haben, mit dem müssen sie eigentlich über den Winter kommen. Ach so. Und nachdem es jetzt doch relativ warm immer wieder mal so für ein paar Tage war und ich sage ja, die waren zahlenmäßig schon nicht besonders gut aufgestellt. Ja, ja. Das heißt, die Verteidigung ist nicht so groß. Okay. Da wird es dann strategisch irgendwann und ein anderes Volk, das irgendwie spitz kriegt, dass die da einbrechen und ihren Stock nicht mehr verteidigen können, dann sind die halt rigoros und holen sich die Vorräte raus. Und ich habe da reingeschaut, also diese ganzen Honigzellen, die da drin waren, die sind alle aufgebissen und ausgeleert worden. Und das spricht eher dafür, dass da irgendwie jemand zugange war, der die gleiche Größe hatte. So. Ja, ich finde der ganze Bienengarn, da finde ich schon interessant. Ich habe hier einen Nachbar, der hat auch einige Völker und war früher auch mal mit dem mit oder so. Aber das ist auch, denke ich mal, eine sehr knifflige Angelegenheit, oder? Ich glaube, es ist eigentlich, von der Theorie ist es eigentlich gar nicht so schwer. Das Problem ist bloß, diese Praxiserfahrung zu kriegen oder Sachen richtig beurteilen zu können dann letzten Endes. Und das lernst du nicht aus Büchern. Und da tue ich mich momentan relativ schwer. Das ist jetzt auch gerade diese Spurensuche da eben in diesen ausgeräumten Völkern drin, woran könnte es denn jetzt gelegen haben? Ja. Weil, ja. Und wo bekommst du jetzt da, wenn du jetzt da weitermachen willst, wo bekommst du denn dann ein neues Volk her? Wenn die irgendwie da rumschwirren oder so? Ich meine, es gibt ja mal, ab und zu habe ich das auch schon mal hier erlebt, dass dann mal im Baum sich so ein Schwarm festgesetzt hat. Genau, der gehört nach Rechtslage, gehört der dem, der ihn fängt. Ja. Also den kann man sich dann pflücken sozusagen. Ja, ja. Wenn der mal im Baum hängt, da kann man natürlich an Völker kommen, logisch. Und über Bekanntschaften, also sprich Leute, die Bienen haben, ob die dann einen Ableger... Gibt ja auch Vereine oder so, ne? Genau. Oder getauscht wird oder was. Genau, oder über eben Vereine. Du kannst ja auch kommerziell wirklich erwerben, das geht auch. Also. Ach, das geht? Okay. Echt? Ja, da gibt's so Züchter, da kannst du dann sagen, was weiß ich möchte hier ein Volk haben, das hat, was weiß ich, seine 2-3 Kilo. Da, bitteschön, dann kommt das in eine Kiste mit DHL und dann kannst du einfüllen. Also das ist gar kein Thema. Und der Fahrer steigt aus und hat überall Beulen oder was? Das ist so ungefähr. Dass die Kiste nicht mitmacht, schaust schlecht aus. Ja. Nee, oh, du kannst ja auch Königinnen kaufen, das ist auch noch sehr amüsant. Die kommen dann im Großbrief. Echt? Ach, ey. Gott, das wünscht er dir mal vor, so ein Viech bricht da aus. Oh, ja, das ist viel schlimmer, wenn du diese Kästen transportierst dann über Nacht und die dann im Auto hast. Ja, ja, aber du kannst jetzt selbst züchten, kannst du das nicht. Das heißt also, dass du jetzt in einem Volk, das eine Königin hat, dann doch, einfach eine Zweitkönigin nachzüchtest, die dann dort entfernst, weil zwei Königinnen können ja nicht in einem Staat überleben. Dann, doch, du kannst die schon selber züchten, das geht schon auch. Also entweder du kannst warten, bis der Schwarm abgeht. Ja. Also das wäre dann Situation, ich sitze davor und warte, bis die rausfliegen und im Baum sitzen und fangen sie mir dann wieder ein. Also. Das ist der schwierigere Weg. Du kannst letzten Endes aber auch sagen, die züchten sowieso Königinnen nach im Frühjahr, wenn sie zahlenmäßig gut aufgestellt sind, egal ob sie eine Königin haben oder nicht. Und wenn sie eine haben, dann musst halt schnell sein, dann kannst du letzten Endes die noch nicht geschlüpfte Königin rausnehmen. Mit ein paar Bediensteten sozusagen, die einen neuen Kasten reinpacken und entsprechend den Kasten noch zumachen, dass sie nicht gleich wieder abhauen. Und wenn die dann da drin sind und die Königin schlüpft, dann bleiben die da in der Regel auch drin. Die sind halt dann bauen die praktisch das Volk auf. Genau, die sind halt dann zahlenmäßig noch nicht so stark, aber das wäre auch eine Lösung. Also. Gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber da kannst du dann einzelne Königinnenzellen rausziehen und direkt Königinnen züchten dann auch. Das ist so eine eigene Imkereischiene da kannst du dann, das ist aber schon die kommerzielle Richtung fast. Also da gibt es so spezielle Vorrichtungen, wo du dann, was weiß ich, gleich 20 Königinnen auf einmal dann dran züchtest in einem so einem Rahmen dann. Brutkästen für Königinnen oder was? Ja, nicht ganz Brutkästen, weil die müssen ja betreut werden immer noch von einem Volk und das ist dann immer, ist ein bisschen heikel, aber du musst die dann, wenn sie geschlüpft sind, dann rausziehen und dann entsprechenden Völkern dann zuweisen, die dann eben keine Königin haben. Und dann hast du halt gleich mal so 20, 30 Minivölker da rumstehen. Sehr interessant, ja, echt. Das muss ich nochmal arrangieren damit. Wen es interessiert für die Königinzucht, es gibt eine App dafür. Ach so, ja. Und dann schlüpft aus deinem iPhone unten aus dem Ladeschlitz die Königin raus. So ungefähr. Nee, kann ich bloß kurz anmerken, bin ich heute zufällig drüber gefallen, hat mich auch total gewundert. Und das sind dann so diese ganzen Zeitzyklen, sind da drin erklärt, auch irgendwie, wann du was zu machen hast und keine Ahnung, irgendwie mit 6, 7 Verfahren oder sowas. Und bin da heute mit Staunen drüber gefallen, hier, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man das macht hier mit Besamung und irgendwie Schnellentweißlung und Swiss Black, was immer das ist, und keine Ahnung, was alles das ist. Also, es hat alle Namen. Eine Wissenschaft für sich. Das ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich, ja. Okay, super. Genau, da müssen wir uns nächstes Jahr mal reinsteigern, weil sonst gehen uns die Bienen aus. Ja, was ist ein Imker ohne seine Bienen, ne? Richtig, und ich sag ja, wenn jetzt das eine Volk auch noch abkratzt, dann kommen wir mit einem Volk aus dem Winter, wenn wir Pech haben. Oder und wie viel hattest du? Mit wie viel bist du rein in den Winter, sag ich mal? Jetzt im Sommer hat man noch 4 Völker letzten Endes dastehen. Boah, ja. Und davon, naja, kann blöd laufen. Ja, okay. Von daher. Gut, das eine ist jetzt, sage ich noch, gut aufgestellt. Die haben Vorräte, die sind zahlenmäßig noch stark. Also von denen hoffe ich eigentlich, dass sie drüber kommen. Ja, mal schauen. Da darf aber die Streptopoppe noch sich austoben. Sind ja letztens ihre. Ach so. Von daher, können ja nicht mir. Du machst also Babysitter. Ich mach Babysitter momentan immer wieder. Ja. Okay. Aber du kriegst dann ein Glas Honig ab, bestimmt. Ja, soweit ist. Wenn mal was rauskommt, also dieses Jahr kommen wir nicht raus. Aber gut. Ja, und um mal zu technischeren Themen zurückzukommen, ich habe inzwischen eine iPhone 5 Akku-Theorie entwickelt. Okay. Weil ich ja immer diesen netten Fehler hatte, dass mein Akku irgendwie sehr schnell leer ist. Ja. Und auch wenn ich das Netzteil dann anstecke, dass das Ding irgendwie, ich hatte es neulich ganz extrem, irgendwie von 3% auf 42% auf einen Schlag hochspringt, sobald das Netzteil dranhängt. Wow. Und das ist schon krass irgendwie. Und dann ist das Ding auch in 10 Minuten aufgeladen sozusagen. Was ist denn du für ein Ladegerät? Genauso schnell wieder leer. Ja, da komme ich gleich dazu. Das wird nämlich gleich spannend, weil ich Eintrag nämlich schon gelesen habe, was du gekauft hast. Ach so, okay. Oh je, nein. Oh je. Bitte nicht. Oh je, ja genau. Und ich habe nämlich jetzt aktuell nämlich die Theorie, dass das am Ladegerät liegt. Okay. Genau. Es gibt ja welche, die schnell laden können. Richtig. Und ich glaube, das ist das Problem an dem Ganzen. Weil ich lade seit, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr mit diesem Anker 40 Watt, 8 Ampere, 5 Port, was auch immer. Verlinkung kommt nachher mit dem Kai. So. Und ich habe den bösen Verdacht, dass das Ding irgendwie einen zu großen Ladestrom aufs iPhone schickt. Und dass deswegen irgendwie diese Akkuanzeige ins Schleudern kommt. Dass das Ding irgendwie aus irgendwelchen Gründen denkt, es wäre schon voll, obwohl es das gar nicht ist. Und entsprechend genauso schnell auch wieder leer ist. Und ich wollte es eigentlich noch starten, dass ich jetzt mal eine Ladeserie mit dem mitgelieferten Standardnetzteil und schön brav mit Lightning-Kabel und von Apple selber das iPhone auf und auflade und das mal ein bisschen beobachte, ob das dann besser wird. Und ja, bin leider noch nicht dazu gekommen, von daher werde ich das jetzt die nächsten Tage mal angehen und erhoffe mir, dass das vielleicht besser wird, weil das ist total komisch und weder Apple selber kann mir da eine Erklärung liefern, noch irgendein Forum, das irgendeine Lösung gebracht hat. Und das Problem ist, dass ich es ja bei anderen Leuten genauso diesen gleichen Fehler entdecke. Jetzt bei der Streptopoppe, die hatte ein ähnliches Problem gehabt. Die hat nämlich auch dieses Ladegerät. Die benutzt auch nicht das mitgelieferte, sondern auch dieses kräftigere. Und eben, das ist jetzt meine Theorie, dass das vielleicht daran liegen könnte. Aber hat die Streptopoppe nicht erzählt, dass ihr Akku völlig ausgenudelt war? Der war ausgenudelt, weil der zu dieser Serie gehört hat von den standardmäßig ausgenudelten iPhone-Akkus. Da könnte man dazu. Und die im Apple Store haben das Ding ja drangeklemmt mit diesem Diagnosemodus und ihr Akku war ja da jenseits von rot in der Anzeige, dass man, also sprich austauschwürdig, und meiner ist immer noch als grün deklariert bei denen und deswegen kriege ich auch keinen neuen, also sonst hätte ich da einen neuen ja schon bekommen. Und ja, so wie ich das jetzt von Apple mal gehört habe, kannst du ja den Akku testen praktisch, indem du nach dem Flugmodus einschaltest, wenn du bei 100% bist. Achso, so meinst du, ja. Und wenn du dann unter 95% bist morgens, also so nach 8 Stunden oder so, dann ist der Akku defekt, denke ich mal, oder da stimmt was halt eben nicht mit. Ja eben, das stimmt, das ist bei mir nämlich auch so. Mir das nämlich von einem Apple-Mitarbeiter, weil ich ja auch hier das Problem hatte, dass mittags um 2 Uhr schon mein Akku leer war. Und wenn der Akku dann zwischen 100% und 95% nur abgefallen ist oder so, dann ist der Akku noch in Ordnung. Mhm. Weiß nicht, ob du das mal so testen könntest. Das habe ich schon getestet und meiner ist da weit drunter, das ist das Problem. Aber Apple selber findet keinen Fehler an dem Ding. Und ist etwas ärgerlich gerade. Ja, Und deswegen ist das jetzt meine aktuelle Theorie, wie ich da irgendwie rangehe. Das zieht sich ja schon seit ein paar Wochen. Und inzwischen bin ich aus der Apple Care auch draußen, was ganz nett ist. Ja, aber du hast es doch mit dem Akku schon gemeldet. Das heißt also, du hast ja das mit dem Akku schon in der Zeit von Apple Care gemeldet. Und das ist ja bei denen auch registriert. Du hast ja bestimmt auch da was bekommen, oder? Das nicht, aber die werden das garantiert im System stehen haben. Ja, und dann müssen die das normalerweise trotzdem, wo du draußen bist, ne? Also mit dem Akku da, wenn da was nicht stimmt, müssen das normalerweise kulanterweise noch machen. Gehe ich jetzt auch von aus, wenn sich da noch was zeigen sollte, aber bisher, sage ich jetzt, also von deren Seite, die sagen, es ist alles in Ordnung mit dem Ding. Ich sag, mir geht nach einem halben Tag der Strom aus und diese Sprünge machen mich irre. Ich bin auch eben gerade zu den Bienen rausgefahren mit dieser Aktion da, keine Ahnung, mit 56% noch und habe nicht mal die halbe Zeit geschafft. Dann war das Ding, ist mir das iPhone ausgegangen mittendrin. Und das nervt halt schon. Ja, das nervt, ja. Weil ich da auch nichts mitgenommen hatte, weil ich sowieso genug dabei hatte und bin davon ausgegangen, das schaffe ich problemlos zurück, weil ich war ja nur 2 Stunden weg. Mhm. Nervt. Jo. Genau. Und das war's von meinen Wochen. Nun zu dir, Kai. Was hast du da gekauft? Ja, ich denke mal, ich ziehe, ich hatte eigentlich was anderes geplant für den Anfang, aber ich ziehe da meinen Einkauf vor. Und ich habe auch diesen Anker 8 Ampere 5-Port USB-Ladegerät, Ladeadapter mit Power IQ-Technologie gekauft. Der Muffluff gerade im Verdacht hatte. Mhm. Und der liegt auch hier. Ich habe jetzt gerade eben, als ich von der Arbeit kam, ich mein Handy zum ersten Mal damit geladen und ich denke mal, jetzt nochmal schön verpacken wieder. Es ist nicht bestätigt, das ist ja, aber nur eine Theorie. Und ansonsten, bei den anderen Geräten funktioniert er ja problemlos. Ich meine, ein iPad oder sowas, das lädt da immer noch dran, die verhalten sich ja alle normal. Okay. Also, das iPad hat halt einen höheren Ladestrom, vielleicht kommt das besser damit klar. Also, ich meine, da gehen jetzt 10, 12 Watt da rein und das ist ja der Anschlag, was das Ding liefert. Mhm. Ja, würdest du dann auch sagen, dass man zum Beispiel mit dem Netzteil, das zum iPad geliefert wird, dieses viereckige, soll man dann auch nicht fürs iPhone benutzen, weil das ja auch ein höherer Ladestrom hat, ne? Das ist meine Theorie ist halt, ich weiß nicht, ob das Netzteil das kapiert, was da wirklich dran hängt. Sie behaupten zwar, sie erkennen, dass da ein iPhone dran ist, beziehungsweise welchen Ladestrom sie da anbieten müssen. Ja. Ist die Frage, ist das auch so? Also man müsste fast mal nachmessen, was da wirklich rauskommt dann. Ja. Und vielleicht ist aus irgendeinem Grund dieser Ladestrom höher. Das ist meine Theorie gerade. Okay. Wie immer das sein kann, weil. Nee, ich meine jetzt das Original-Apple-Lade. Ja, vielleicht ist das schlau genug, dass es ein iPhone erkennt. Ah, das kann möglich sein, ja. Aber es heißt ja bei dem anderen hier von Anker heißt ja eigentlich IQ. Dann müsste es doch das erkennen. Das sollte man meinen, ja. Weil ich habe mir auch nur fürs Auto so ein Ladegerät gekauft, ein Anker Dualport Auto Kfz-Ladegerät mit Power IQ, den würde ich dann natürlich auch zurücksenden. Tja. Ja. Ja, kann ich. Mit dem soll man auch das iPad laden können und das iPhone und oder was ihr auch immer gerade am Start habt. Ja. Gekauft habe ich dann für meine Lucy noch eine Bürste, eine Comair-Bürste mit Wildschweinborsten. Aha. So, ich habe für Lucy eine richtige Bürste gekauft für die Katzen eigentlich auch aus der Tierhandlung, beziehungsweise hier aus dem Internet aus der Tierhandlung und die hat aber so feine Borsten. Feine Drahtborsten, sage ich mal. Und wenn man Lucy damit kämmen will oder bürsten will, schnuppert sie zuerst dran und diese Drahtborsten, die pieksen sie halt eben ziemlich. Deswegen beißt sie da nur rein in den Griff und will damit gar nicht in Berührung kommen. Deswegen habe ich jetzt einmal probiert, was mit Naturborsten zu holen und muss sagen, das funktioniert richtig gut. Sie lässt sich bürsten, sie knappert da zwar auch dran, aber längst nicht so wie jetzt bei der anderen. Sie reibt sich auch mal dran, wenn man sie einfach so hinhält und tut sie mal den Kopf dran reiben oder so. Also das gefällt ihr schon besser. Und ich meine, sie war jetzt ja nicht so teuer. Ja, das zu meinen Einkäufen. Aber ich habe noch was gekauft. Und ihr kennt ja alle, dass ich so ein paar Let's Plays mache, oder was heißt ein paar, sind ja glaube ich erst 6 Stück von einem Euro Truck Simulator. Und ich hatte dafür immer ein kostenloses Programm, weiß jetzt ja gar nicht mehr, wie das heißt, könnt ihr in der letzten Folge in den Shownotes mal nachgucken, genutzt, und es ging auf einmal nicht mehr. Warum? Keine Ahnung, ich hab's deinstalliert, hab's wieder installiert und ich hab's nicht zum Laufen gekriegt. Und dann habe ich mir halt eben mal Fraps gegönnt, sag ich mal. Ja, und hab das letzte Let's Play schon mit dem aufgenommen und es geht richtig gut. Also wirklich. Was hast du denn bezahlt für Fraps? 27 Euro. Ja, okay, das geht. Ja, kann man mal machen, ne? Ja. Und für mein Clash of Clans, für das Ganze dann auch mit Fraps aufzunehmen, habe ich mir ein Programm runtergeladen, das heißt BlueStacks. Stacks sagt man, glaube ich, weiß nicht. Damit kann man Android-Spiele am PC spielen. Das macht halt eben ein kleines Android-Programm, mit dem man halt eben diese Spiele machen kann auf dem PC. Und dann kann man auch Twitter oder Facebook oder was weiß ich, die ganzen Apps da installieren und kann die dann mit dem PC bedienen. Und die ganze Zeit habe ich ja meine Let's Plays mit dem Movie Maker von Windows geschnitten und alles ist halt eben nicht so ein optimales Programm. Es ist ja ein ganz einfaches Programm, wo man Anfang, Endpunkt setzen kann von dem Ganzen. Und ich habe mir jetzt einmal von CyberLink den Power Director mal als Testversion, die gilt 30 Tage lang, runtergeladen und bin jetzt da mal ein bisschen am Arbeiten gewesen, habe da zwar noch nichts auf YouTube hochgeladen oder so, aber kann man viele schöne Sachen damit machen, kann man teilweise Stücke von dem YouTube-Video dann schneller laufen lassen oder Grafiken einblenden und so weiter. Das werde ich mir dann auch irgendwann zulegen, wenn die Testlaufzeit abgelaufen ist. Kannst du das nicht mit dem Fraps machen? Weil ich habe ja früher die Videos auch mit Fraps gemacht und da konntest du auch langsamer, schneller und was weiß ich alles machen. Nee, da habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass man das machen kann. Da kannst du nur, jetzt finde ich es nicht. Also früher ging das? Nee, mit Fraps kannst du da gar nichts machen. Dann da einstellen. Oh, dann haben sie was geändert. Ja, das ist nur ein Aufnahmeprogramm für Ton und Bild halt eben. Dann haben sie was geändert, weil es gab früher eine Version, mit der konntest du so ziemlich alles machen. Ja, ich kann hier halt eben generelle Einstellungen machen. Ich kann Benchmarks, was auch immer das ist, machen. Movies und Screenshots kann ich aufzeichnen. Das war's dann aber auch schon. Wer geht nicht? Ja. Dann habe ich noch Bücher gewonnen. Und gewonnen. Zwar, ich habe auf dem Blog Franse liebt mehr als der Blog. Da habe ich beim Gewinnspiel mitgemacht. Die hat 2 Bücher verlost vom Ankerherz Verlag. Sie ist wohl aus Kiel und der Ankerherz Verlag muss anscheinend auch, weiß ich jetzt gar nicht, wo der her ist, glaube ich auch von Kiel oder so. Mal schnell gucken. In Hollenstedt ist der, keine Ahnung, das ist auch da oben irgendwo. Nähe Hamburg ist das. Und die vertreiben halt eben Bücher, alles, was halt eben so mit dem Norden zu tun hat und so weiter. Naja, jedenfalls habe ich da bei dem Gewinnspiel mitgemacht und habe dann 2 Bücher gewonnen. Das eine heißt Wilde Welle von Axel Prahl. Den kennen wir ja vom Tatort. Und das andere ist Inselstolz von Gerhard Walter. Den kenne ich jetzt da nicht, aber das Buch ist durch den NDR anscheinend bekannt. Ja. Mitgemacht, gewonnen. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Bücher sind. Und die werden dann halt eben meinen nächsten Nordsee- oder Ostseeurlaub, die Wartezeit verkürzen. Jo, das war's schon von meiner Woche. Kurz und schmerzlos. Ganz kurz und schmerzlos. Bei dir ist auch nicht so viel los gewesen. Ja, ich könnte jetzt dann noch sagen, dass wir eine neue Folge Podcasts aufgenommen haben, aber das hat ja die Manu schon gesagt. Und diese Spoiler, Manu. So. Ja, Spoiler. I'm the Spoiler. Jo, jetzt haben wir ein Problem. Die Streptopoppe meint zwar, sie kommt noch, aber die braucht noch ein paar Minuten. Okay. Ja, die Frage, Die App der Woche? Wir da weitermachen wollen. In der App der Woche mal weitermachen, genau. Du hast was, Manu. Was hast du denn? ja, ich habe was. Ich bin die Tage so durch den Google Play Store so auf dieses Yahoo Aviate gestoßen. Ist ein Launcher für Android-Phones, gibt es wohl auch für iPhones. Regelt halt alles auf deinem Handy, also strukturiert alles, ordnet alles, macht To-Do-Listen. Eigentlich ja, ich sag jetzt mal, der Brain vor der Handy. hab's mir spontan draufgeladen. Ich wollte wissen, ob's funktioniert und ob's denn mein Handy völlig schrottet. Und ich muss sagen, wow, geil. Also, es hält wirklich, was es verspricht. Das Handy läuft absolut stabil. Ich habe wesentlich weniger Akkuverbrauch, als ich vorher hatte. Wie es genau funktioniert, keine Ahnung, aber es ist eine richtig geniale Oberfläche, es sieht schön aus, es ist alles jetzt besser geordnet, als ich es in den 2 Jahren bisher jemals geschafft habe. Ja, doch, kann man sich mal anschauen, vor allem ist es kostenlos. Also, wie gesagt, wem es nicht liegt, der kann es einfach wieder kicken. Das gibt's auch für iPhone? Ja, gibt's auch für iPhone. Ich weiß nicht, wie es da läuft, aber wie gesagt, auf meinem Android-Phone überhaupt kein Problem. Okay. Also, na, das wäre ja was für den Muffle, weil er ja Akkuprobleme hat. Ja. Also ich war echt überrascht, weil ich hatte ja jetzt einen neuen Akku dann auch gekauft, weil, also ich weiß nicht, was mein Handy im Hintergrund macht, aber also ich habe teilweise 2-3 Mal am Tag laden müssen, dann habe ich mir den neuen Akku gekauft. Dann hat es 24 Stunden gehalten, da habe ich mir gedacht, da muss doch noch was gehen. Dann habe ich mir dieses Ankerteil da gekauft, aber den nudelt es ja so schnell leer, das ist ja kein Spaß. Was? Ja, ja. Also das ist echt heftig, wie schnell es den leer nudelt. Also Wahnsinn. Und vor allem, ich habe den gestern Nachmittag um 12:30 oder was angehängt zum Laden, diesen Anker, und der hat geladen bis heute Mittag um 11 und war dann erst voll. Also haben wir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Wie gesagt, ausprobieren, anschauen, wenn es nicht gefällt, kicken. und dann habe ich mir auch noch dieses DU Speed Booster geholt. Hat wohl recht gute Rezensionen gekriegt. Beschleunigt dir dein Handy, also cleart den RAM, haut dir die Caches mal ordentlich durch, dass da mal wieder ordentlich Platz ist. Verabschiedet sich von nicht gebrauchten App-Leichen und solchen Gedöns. Und muss sagen, das funktioniert auch ganz gut. Also es geht mit einem Tipp ist dein Handy wieder ratzefatze ganz schnell und läuft auch stabil. Also beides ganz klar. Ausprobieren. Ja. Und kostet auch nichts. Ja, Nachtzug schreibt gerade, Speedbooster sind Quatsch. Ja, Nachtzug, das mag sein, dass die Quatsch sind. Die meisten Speedbooster, ich habe auch schon etliche probiert, aber ich muss wirklich sagen, das ist einer, der tatsächlich funktioniert. Also das ist wirklich den Unterschied, den merkst du auch. Also, wie gesagt, ich habe etliche getestet, ob sie was sind, weil ich bin ja auch so ein alter, was, dein Handy läuft stabil, verdammt, das müssen wir ändern. Aber ist so. Aber der funktioniert echt gut. Und du siehst halt erstmal, was du für ein Shit auf deinem Handy hast. Ja, und das sind eigentlich meine beiden Apps der Woche, und ich glaube, der Moffelle ist gerade noch am Bearbeiten. Ja, ja, ich bin gerade noch am Basteln, mir ist gerade noch was eingefallen. Auf die Schnelle. Ich habe auch noch eine App, beziehungsweise auch eine Anwendung, die ich momentan häufiger benutze, seit ungefähr einem Monat, schimpft sich YNAB. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich protokolliere sozusagen meine Ausgaben, ja, schon seit längerer Zeit, weil ich ein bisschen auch schauen muss, so als nicht ganz so Arbeitstätiger momentan, dass ich mich hier nicht irgendwie übernehme, beziehungsweise nicht zu weit übernehme. Ich sage nur Amazon-Kreditkarte. Und da ein bisschen aufs Geld schauen muss. Und habe schon diverseste Tools eigentlich immer wieder mal ausprobiert, zum eben Kosten ein bisschen im Auge behalten, und bin jetzt bei einer App bzw. Applikation hängen geblieben, die sich YNAB nennt. Schreibt sich YNAB, gibt es inzwischen in der 4. Iteration. Und muss sagen, ich bin von der eigentlich begeistert tatsächlich sogar mal, weil die ein bisschen was anders macht. Weil bei den gängigen Sachen ist es so, dass man letzten Endes nur reinschreibt, was man ausgegeben hat. Und vielleicht noch für was und natürlich wie viel und wann. Das hilft mir aber letzten Endes nicht, wenn ich irgendwie planen muss in die Zukunft. Und ich sehe halt, ich habe das und das ausgegeben, habe so und so viel Minus gemacht, gegen gleich das ab, gegen so und so viel Einnahmen. Und schaue halt dann, ob ich positiv oder negativ dann rauskomme aus dem Monat. Und das war's. Und das gibt mir jetzt aber keine Planungssicherheit in die Zukunft hin, dass ich sagen kann, kann ich jetzt da, was weiß ich, ein neues Bett oder sonst irgendwas kaufen, weil ich schlicht und ergreifend nicht weiß, wie viel Geld habe ich denn sozusagen im nächsten Monat, am Ende des Monats übrig. Und das macht diese App ein bisschen anders. Und das finde ich eigentlich sehr ansprechend. Kostet allerdings etwas Geld. Man kann sie für 34 Tage zwar ausprobieren, kostet aber dann, jetzt muss ich gerade selber lügen, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube, $60 war es. Als genau. Familien genau. Ich glaube, es gibt keine Einzellizenzen, aber ja, genau, man kann sie dann haushaltsweit benutzen. Kostet $60, ist nur in Englisch, muss man sagen, hat aber die Möglichkeit, das Zeug auf Euros umzustellen und ja, eben die deutsche Syntax sozusagen für Datum und Währung und so weiter zu übernehmen. Gibt auch diverse, wie sagt man, Affiliate-Links im Internet, wo man das ganze Ding noch ein bisschen billiger kriegt. Ja, als Tipp für mich, wenn jemand sowas sucht, fand ich ganz ansprechend. Ich habe eben auch diese 34-Tage-Test-Version benutzt eben auch und war davon tatsächlich so angetan, dass ich es gekauft habe. Gibt noch eine iPhone-App dazu. es gibt noch eine entsprechende iPhone- und iPad-App dafür und soweit ich weiß auch eine Android-Fassung. Ja, genau. Um eben unterwegs dann auch entsprechend die Ausgaben zu erfassen und auch zu kategorisieren. Sprich, wenn man am Aldi an der Kasse steht, dann kann man das gleich eintragen und dann ist das erledigt. Und man muss es nicht im Nachhinein noch machen. Und auch das funktioniert deutlich schneller als bei jeder anderen App, die ich bisher ausprobiert habe. Genau. Gut. Gibt's Fragen auf dem Chat? Nein. Hast du da einen Link bei der iPhone-App? Nee, noch nicht. Den habe ich also, noch nicht. War ich jetzt nicht schnell genug. Die Manu war zu schnell fertig. So, den Link packe ich gerade rein. ich kann ja noch hier Links in den Chat feuern. Jo. Genau, dann war es das für die Apps der Woche, würde ich sagen. Okay, und mittlerweile hat es die Streptopoppe geschafft, auch richtig ins Teamspeak zu kommen. Du bist ja da. Ich bin auch da. Ja, hallo. Hallo zusammen. Dann genau. Jetzt bin Geh ich mir auch. Den Ball an dich weiter und du darfst uns jetzt unterhalten. Ich soll euch unterhalten. Mhm. Weil wir sind schon alle fertig. Ich war beim Apple Store. Wieder. Ich bin reinmarschiert, hatte ja meinen Termin und dann, ja, habe ich gemeint, ja, bin da wegen Akkutausch, ja, müssen erst noch Diagnose machen und die machen das ja über das iPad, Diagnose irgendwie, ja, haben sie dann gemacht und was soll ich euch sagen, mein Akku war im komplett dunkelrotesten Bereich, wie es überhaupt nur geht. Also war überhaupt nicht zur Diskussion gestanden, Akkutausch oder Akku-Nicht-Tausch. hat dann eine Stunde gedauert, bin dann losgezogen und also Handy ist ja dann im Prinzip angeblieben. Also ich musste nur die iPhone-Suche ausschalten und halt die Codesperre rausnehmen. Mhm. Ja, ich kam dann nach einer Stunde wieder, da meinte die nur, ich glaube, sie werden vermisst. Das Handy tutet und klingelt in einer Tour durch. Also waren dann, es war gar nicht, es waren 6 Anrufe. Eine Stunde ist ja okay, ist ja nur alle 10 Minuten einer. Und okay, bei den Streamer-Nachrichten waren es etwas mehr. Und bei den WhatsApp-Nachrichten waren es auch ein bisschen mehr. Und bei den iMessage-Nachrichten waren es auch ein paar mehr. Ja, also auf jeden Fall hatten die wohl eine kleine Unterhaltung mit meinem Handy, weil ich glaube, es war nicht mal auf lautlos gestellt, aber es hätten die auch selber auf lautlos stellen können. Ich hoffe nur, dass die das nicht mitgelesen haben. Nee, haben sie nicht, weil das sehe ich ja, ob es schon, also es wird ja nicht mehr angezeigt, wenn es gelesen wurde. Okay. Und es war Spaß gehabt. Die hätten ordentlichen Spaß gehabt. Gib's zu, Manu, du hast die Streptopoppe vermisst. Ich habe sie sowas von vermisst. Die Stunde. Eine Stunde war lang hart. War ich nicht da. Ich habe noch ihr geheult, habe ich. Aber das war dann echt so eine Stunde, wo ich mir dachte, okay, es ist schon irgendwie scheiße, in der Stadt zu sein, ohne Handy. Und die Manu nicht dabei zu haben. Aber wirklich, weil ich mir dann so dachte, meine Schwester wohnt ja gleich ums Eck, dachte ich mir so, ja, gehe ich mit dir einen Kaffee trinken? Ja, ich erreiche sie nur nicht. Okay, bin ich dann so oldschool zu ihr nach Hause gelaufen, aber war natürlich nicht da. Und sie, blöderweise, war halt beim Apple Store ums andere Eck rum am Viktualienmarkt. Ja, konnte ich ja nicht wissen. Also stand ich halt irgendwie eine Stunde blöd rum in der Stadt. Das ist schon komisch, wenn du so niemanden mehr erreichst. Und ich hatte auch kein Ersatzhandy diesmal dabei. Ja, ich wollte nämlich gerade jetzt fragen, der lange Hörer des Radinger Podcasts und derjenige, der den Radinger YouTube-Channel verfolgt, der weiß doch, dass du mindestens 3 Ersatzhandys in deinem Daypack dabei schon hast. Aber die waren alle gerade beim Aufladen. Und ich dachte mir so, Mai, fährst hin, gibst das Handy ab, 10 Minuten später nimmst du es mit und fährst wieder. Okay. So dachte ich mir das. Aber das war dann irgendwie falsch gedacht. Und ja, also wenn man einmal seine Ersatzhandys nicht dabei hat, dachte ich mir, ist schon blöd. Muffele, Muffele, was schreibst du da? Ja. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich wollte eigentlich euch noch eine kleine Story erzählen. Und zwar habe ich mir zu meinem Geburtstag eine Regentonne gewünscht. Und es sollte halt. Die hast du auch gekriegt. Die habe ich auch gekriegt. Wie kann man sich denn zum Geburtstag eine Regentonne wünschen? Sagen wir so, ich glaube, alle haben sich das gefragt. Wie kann man sich denn eine Regentonne wünschen? Aber das ist ja nicht irgendeine Regentonne, sondern okay, das ist ein Barrique-Fass. Ein Barrique-Fass, ein Rotweinfass. Ach so, aus, ja, okay. Ein aus Spanien, und das ist halt so, die werden meistens für 5 Jahrgänge verwendet und dann werden die ja nicht mehr für einen Wein verwendet, sondern es halt im Prinzip weggeschmissen. Und hier bei uns im Oberland gibt's so einen, der eben die verkauft. Der verkauft auch Cognac-Fässer und eben so Barrique-Fässer. Alles mögliche. Und ich wollte halt so ein 225 Liter Barrique Weinfass haben als Regentonne. Mhm. Und einen schönen Tages habe ich von einer Freundin, die in der Nähe wohnt, weil die ist in die USA ausgewandert, die hat gemeint, du, ich habe noch eine Spielküche und einen Schlitten und Pipapo von meiner Tochter und willst es nicht haben, hol's dir ab, ich schenk's dir. Also ich in mein Auto gesetzt, ich habe ein 500er Fiat, bin dahin gedüst mit meiner Kleinen. Okay. Und dann habe ich eingeladen. Schlitten, eine Spielküche, dann was weiß ich noch alles. Also massig. Also ich habe dann die Rückbank umgelegt. Ja. Auto war voll. Tochter auf dem Beifahrersitz geschnallt. Und dann dachte ich mir, na, jetzt bist du schon bei dem Fasshändler in der Nähe. Jetzt fährst du da gleich hin. Und dann bin ich da hingefahren und habe halt mit denen geredet. Also hätte halt gern so ein Fass, ja, haben sie da genügend da und ob sie es liefern sollen. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hätte, 60 Euro oder so. Also habe ich gemeint, naja, für den Preis hole ich es mir auch ab. Also da ist das Benzin hinzufahren und wieder zurückzufahren günstiger als die Lieferung. Und ja, also dann habe ich gemeint, ja, also, aber jetzt ins Auto kriege ich es nicht mehr rein. Ja, mal schauen, wie ich es abhole. Na, bin ich nach Hause gefahren und es war noch ein recht sonniger Tag. Wir hatten 17 Grad an dem Tag. Bin ich nach Hause gefahren und dann, ja, so überlegt und habe gemeint, ja, ich nehme einfach das Cabrio von meinen Eltern, ein Dreier Cabrio, und fahre mit dem und hole die Regentonne ab. Dann bin ich ins Auto gesprungen, habe das Dach aufgemacht, habe mich warm eingepackt. Das ist mein voller Ernst. Scheiße auf, Bliesjacke an, Dach auf 17 Grad. Es hat sogar die Sonne, ja, so Sonnenschein, leichter Sonnenschein war auch. Und dann bin ich halt da meine 50, 60 Kilometer zu dem Holzhändler wieder hingefahren. Und dann schaut er mich so an, als ich dort auf den Hof fahre. Habe ich gemeint, also mit dem anderen Auto wäre es besser gewesen. Habe ich gemeint, nee, glaube ich nicht. Ja, wenn du meinst. Dann hat er mir eben mein Fass hergerichtet, weil da muss der Deckel noch rausgeschnitten werden. Und dann haben wir da, erst wollte die Tonne so auf dem Rücksitz hinstellen, habe ich gemeint, na, die legen wir auf dem Rücksitz. Ist ja besser, als wenn das Riesending da rausschaut. Hat er gemeint, nee, das klappt nicht, habe ich gemeint, das klappt. Also nochmal umgewuchtet und dann, siehe da, es hat genau reingepasst. Also diese Tonne passt genau auf den Rücksitz. Die konnte weder vor noch zurück, noch rechts, noch links. Hat genau reingepasst. Und dann, ja, ich meine, wäre das Dach zu gewesen, hätten wir die Tonne nicht reinbekommen. Und dann habe ich auch gesagt, das ist ein Schmarrn, jetzt mache ich auch nicht zu, weil ich muss jetzt zu Hause wieder ausladen. Ja, dann bin ich wieder meine 60 Kilometer heimgerauscht mit der Tonne. Hinten dran, die Leute haben schon ein bisschen komisch geschaut. Ach ja, genau. Als ich vom Hof gefahren bin, ist der auf einmal mir der Besitzer von dem Laden, von dem Geschäft hinterhergelaufen. Hat gemeint, komm nochmal zurück, fahr nochmal bei mir auf dem Hof, ich muss das fotografieren. So hat auch noch keiner meine Tonnen nach Hause geliefert. Bitte. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren mit der Tonne. Und zu Hause haben wir es ausgeladen. Aber ich muss sagen, es war sogar sinnvoll, die Tonne mit dem Cabrio zu transportieren, offen, weil meine Eltern schon vor etlichen Jahren bei dem gleichen Cognac-Fässer gekauft haben. Und da hatten wir noch einen Kombi und die haben den Kofferraum hinten reingeladen. Und unser Hund damals, der war sowas von berauscht und beschwipst, allein von den Dämpfen, was da noch drin ist, dass der total kirre war. Und also das ist Wahnsinn. Und wenn du dann in so einem geschlossenen Auto fährst und du musst bedenken, die Fässer sind ja bis kurz davor geschlossen. Also sprich, da ist wirklich noch, die Wände sind ja rot, da ist Weinstein drin und wenn du da den Rüssel reinhängst, die riechen ja auch ordentlich noch nach Wein. Also ja, da geht dann schon, du hast es getan, ja. Mittlerweile musst du ordentlich tief runter, damit du noch was riechst, aber ja, von dem her war es schon ganz sinnvoll, die Regentonne im Cabrio zu transportieren. Ja, das war meine. Und warum ich mir eine Regentonne zum Geburtstag wünsche? Also erstens, ich bin schlicht und ergreifend zu faul, meine Balkonpflanzen zu gießen und jedes Mal ins Bad zu laufen und wieder auf den Balkon und wieder ins Bad und wieder auf den Balkon. Und so kann ich einfach, zack, Wasser aus der Tonne und meine Balkonpflanzen gießen. Und ich möchte mir nächstes Jahr ein Terrarium zulegen mit fleischfressenden Pflanzen. Und die vertragen ja kein kalkhaltiges Wasser. Also die muss man ja mit Regenwasser gießen. Und das ist ja dann im Prinzip ideal, das dann dafür zu nehmen. Also ich hab die Rotwein schon vertragen. Warum müssen die fleischfressenden Pflanzen in ein Terrarium? Beißen die oder was? Weil die Feuchtigkeit brauchen. Ja, die beißen. Ach so. Nein, wie die Manu gesagt hat, die brauchen halt Hitze und Feuchtigkeit. Du musst da so einen Dampf aufrechterhalten und dann musst du es also abgeschlossen müssen werden. Tust du es nicht, du kannst es ja auch so haben, aber ich will halt so eine kleine Landschaft aus fleischfressenden Pflanzen machen. Also erfahrungsgemäß schadet das aber gar nicht, wenn das nur in so einem abgeschlossenen Ding drin ist, weil die trocknen wahnsinnig schnell aus, die Teile. Ja. Also, okay. Genau. Verena, du bringst mich auf Ideen, ich brauche eine Regentonne. Du, ich schicke... ich kann dir mal den verlinken, dann, wo ich's gekauft habe. Verena schickt dir eine. Wobei das sicher geil ist. Fährt sie dir hoch. Wobei das sicher geil aussieht in meinem kleinen Toyota Yaris mit so einer Tonne. Ja, vor allem, wenn du dann in die Polizeikontrolle kommst und aus die Tür das Fenster mal runterkurbelst. Schön auf dem Dach gespannt und ab. Mhm. Ja, die Polizeikontrolle, gell? Um 4 Uhr in der Früh. Die Oma. Ja. Oh mein, geht das schon wieder los? Nee, geht nicht los. Kam mir nur gerade bei Polizeikontrolle und Fenster runter und so. Genau, was gab's? Ich war heute beim Friseur. Jetzt hat sie die Haare schön. Jetzt habe ich die Haare schön. Ja, das hatte sie schon vorher. Ja, weiß ich nicht. Ich... Ja, Mai, ich habe halt... Ist davon auszugehen, oder? An Länge verloren. Okay. Aber nicht so schlimm. Also es waren vielleicht 7 Zentimeter Sag mal so, an Länge zu verlieren ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn sie ganz ausfallen. So wie bei mir, weißt du? Das Länge ja, kommt wieder du, mit der Zeit, aber bei mir kommt nichts mehr. Da warst du, wachst der, ja, der Kopf durch die Haare durch. Ich hatte heuer auch einen sehr starken Haarausfall und okay, die wachsen jetzt alle wieder nach. Das ist doch schön. Ich habe jetzt, ja, schön, ist halt dahingestellt, die Haare sind halt jetzt so 5 Zentimeter lang und stehen nach und weg. Das ist halt, wenn du Haare hast, die dir bis in den Rücken runter reichen und auf einmal hast du am Kopf so kleine, so eine kleine Igelfrisur. Ja. Das schaut witzig aus. Mhm. Ich habe so eine Igelfrisur, aber mit Landebahn. Start- und Landebahn. Ja, ja, genau. Kai, also das war jetzt sehr charmant gesagt. Ja, was soll ich denn sagen? Bei mir kommt's Knie durch, oder was? Du bist einfach nur größer als deine Haare. Ja, nee, je mehr Wissen man sich ja aneignet, umso mehr wächst der Kopf, weißt du? Und jetzt wächst der durch die Haare durch. Mhm. Oh mein Gott, ich höre auf damit. Genau, ich weiß nicht, ob der Muffelwurf, in der irgendwas erzählt hat, bezüglich iPhone 5-Akku-Theorie. Ja, mit Schrecken habe ich da jetzt was erfahren. Ja. Also ich weiß ja nicht, was er erzählt hat, was ich nur berichten kann oder was meine Feststellung war. Ich habe ja einen Anker-USB-Hub. Nein, den hat der Kai jetzt auch. Ach, den hat der Kai jetzt auch. Ja, der kam gestern. An diesen Anker habe ich mein iPhone immer geladen. Ja. Und wenn ich über diesen iPhone-USB-Hub geladen habe, dann hat sich mein Handy dermaßen schnell entladen, dass es eigentlich, ja, ich verstehe es nicht, weil wenn ich mit dem Astro, ja, mein Handy auflade, ja, hält länger, als wenn, okay, ich über den USB-Hub mache. Und wenn ich es über das ganz normale iPhone-Ladekabel mit Originalstecker mache, hält es auch lange. Und das Interessante ist, dass ich den Test jetzt mit dem alten Akku gemacht habe und auch mit dem neuen Akku. Und der entlädt sich auch schneller mit dem Anker-USB-Hub als mit den anderen Ladegeräten. Das heißt, du hast den Test schon gemacht. Den habe ich nämlich noch nicht durchgeführt bisher. Ja. Also ich habe es geladen und es hat war innerhalb, also ich habe ja das Handy ausgetauscht letzten Donnerstag und dann habe ich es da drüber geladen und dann war das auch am nächsten Tag innerhalb vom halben Tag der Akku leer. Und dann dachte ich mir erst, okay, vielleicht liegt es an den mobilen Daten, aber so viele mobile Daten kann es jetzt auch nicht gewesen sein, dass das Probleme gemacht hätte. Mhm. Also ich weiß nicht, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt. Ich habe gar keine Erfahrung gemacht, weil der jetzt seit gestern erst hier liegt. Dann würde mich mal interessieren, was du dafür Erfahrung. Ja, wenn ich jetzt eure Erfahrungen mir so anhöre, werde ich es erst ganz ausprobieren. Doch, aber interessant. Ja, du meinst, ja, du machst ja den Akku nicht kaputt. Nicht? Ja, warum hast denn du müssen einen neuen haben? Weil ich in der Bauserie eh drin war, die defekten Akkus hatte. Ach so. Die iPhone, ja, ich gab doch eine Bauserie von den iPhone 5, wo die Akkus defekt waren und in der Bauserie war ich halt drin. Also, okay. Da gab es doch diesen Link im Internet, wo du überprüfen konntest, ob du in dem Austauschprogramm drin bist. Ja. Und ich war da drin. Aber zum Beispiel, wenn ich meine Anker lade, habe ich kein Problem. Wenn ich das iPhone lade über den USB habe, habe ich auch kein Problem. Das ist wirklich nur das iPhone 5, wo ich wirklich feststelle, dass es schneller entlädt als bei anderen als andere Ladegeräte. Also ich habe jetzt mein iPhone 5S gerade eben geladen. Das war auf 13% Akku, hab's geladen und also ich werde es jetzt da feststellen, wenn es normalerweise im Moment hält mein Akku recht lange. Also ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, einen Tag und 2 Stunden Standby und ich glaube 7 Stunden Benutzung oder was. Also ich lade halt eben abends, schalte es dann über Nacht in den Flugmodus. Und dann reicht es eigentlich, bis ich abends wieder nach Hause komme. Oder es reicht auch manchmal noch weiter. Das werde ich dann jetzt nochmal austesten morgen. Aber ich habe Angst, dass jetzt dann der Akku kaputt geht mit dem Anker hier. Also ich denke nicht, dass der kaputt geht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er entlädt sich einfach schneller. war meine Feststellung. Ich denke auch nicht, dass er kaputt geht, ja. Denke ich auch nicht, aber entweder haut der mit zu schnell, dass er ihn zu schnell auflädt. Ja. Und dass er sich halt dann dementsprechend schneller entlädt. Ich weiß es nicht, weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass bei den Ankers, die ich habe, da gibt es ja einen USB-Ausgang für Apple-Geräte und einen für Android-Geräte. Und wenn man es an die Android-Geräte dranhängt zum Laden, dann lädt er auch schneller zum Beispiel als bei Apple, beim Apple-Ausgang. Also vielleicht ist der USB-Hub, dass der auch von vornherein schneller lädt. Aber dass er daran kaputt geht, würde ich nicht sagen. Aber du bist jetzt ja ein-, zweimal testen. Ja. Und dann nächste Woche mal dein Statement dazu geben. Ja, das könnte ich mal machen. Weil da steht aber ja nichts dran. Da steht nur dieses IQ-Zeichen dran. Da steht nichts von Apple oder was weiß ich. Das Fünfteil hat auch keinen. Nee, das Fünfteil nicht. Meine externen Akkus, meine Anker. Ja, habe ich ja auch einen, E5. Den E5 habe ich, da steht doch nichts von dann habe ich nicht den E5, dann habe ich den kleineren, habe ich halt. Ja, da steht nur 1A und 2A dran an den Ausgängen. Ich kann es ja mal fotografieren, wie meiner ausschaut. Also bei mir steht Apple und Android. Bei mir steht Smart drauf. Und zweimal Universal drauf, das ist auch nicht besser. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Genau, jetzt war ja bei uns die Woche sauschönes Wetter und habe ich beschlossen, ja, ich werde mit den Hunden und mit Kind in den Wald gehen, weil ich werde einfach auch nur spazieren gehen, ganz normal. Okay. Also, und ja, wir sind spazieren gegangen und die Kleine hat geschlafen, irgendwann ist sie dann wach geworden, dann habe ich sie aufgesetzt und sind wir weitergegangen und dann war ich beim Auto wieder und dann habe ich Hunde eingeladen, Kind eingeladen, Kinderwagen zusammengepackt und dann war der Hund weg. Also der Stoffhund war weg. Ach so. Und ich so, na super, ein Kind hatte Hunger. Dann dachte ich mir, naja, okay, fahre ich heim. Bin ich heimgefahren. Dann hat meine Mutter die Kleine genommen, hat ihr was zum Essen gegeben. Ich mich aufs Fahrrad geschwungen, wieder zurück in den Wald geradelt und habe den Hund gesucht. Ja, eine Stunde später hatte ich dann den Hund wieder und bin dann wieder zu Hause gewesen. Der lag wirklich tatsächlich irgendwo im Wald auf dem Weg. Ja. War doch noch froh, ihn zu finden. Aber ja, jetzt kommt der Hund nicht mehr mit im Wald. Der muss jetzt zu Hause bleiben. Oh, der Arme kriegt keinen Auslauf mehr, Mensch. Nee, der kriegt jetzt keinen Auslauf mehr. Ja, was gab es sonst noch die Woche? Ich habe am Wochenende angefangen, mein Zimmer umzuräumen, umzugestalten, weil ich habe einen neuen Schrank bekommen und ja, jetzt fliegt ein Regal raus und dann habe ich habe ich Möbel rumgerückt und hier und da ein Tralala gemacht. Ja, und dann habe ich festgestellt, ich brauche jetzt irgendwas für einen Fernseher, wo es draufkommt. Habe aber zu Hause nichts mehr gefunden, also musste ich zu IKEA fahren. Und ja, wenn man schon bei IKEA ist, dann nimmt man natürlich nicht nur das mit, was man braucht, sondern es noch viel mehr. Da hättest du mir aber ruhig Bescheid sagen können, ich hätte auch noch was gebraucht. Ja, das war so eine spontane Aktion. Eigentlich wollte ich morgen fahren und dann irgendwie so Montagnachmittag so, ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr vor, ich kann jetzt auch gleich zu IKEA fahren. Da bin ich am Spätnachmittag dann gleich noch zu IKEA gerauscht und habe dann das noch gefunden und das noch gesehen und ach, das ist ja toll und dies ist toll und ja, dann hatte man gleich mehr und jetzt kann der Umbau weitergehen. Fernsehregal ist da, ist schon aufgebaut. Und dann werde ich morgen hier weitermachen. Ja, und der Umbau vom Badezimmer hat auch begonnen. Geht zwar in kleinen Schritten voran, aber jetzt hat er begonnen und jetzt schauen wir mal. In ein paar Monaten werden wir dann auch durch sein mit dem Bad. Genau, ich denke mal, das war so. Ah ja, heute Nacht fängt GDL an zu streiken, bis Montag. Juhu, ich freue mich schon. Ganz klasse, keine S-Bahn fahren mehr. Ach, regt mich schon wieder auf. Ja, aber immer dran denken, Beschweren beim Unternehmen, nicht bei den Arbeitern. Ja, die sollen doch denen einfach das zahlen, die erhöhen doch wieso jedes Jahr die Preise. Dann sollen sie denen die Gehaltserhöhung geben und mich in Ruhe S-Bahn fahren lassen. Genau. Ich sage ja auch, dass die Bahn schuld ist. Ja, es gibt aber viele, die sagen immer, Ja, die hängen es dann an den Lokführer, sag ich mal, oder S-Bahn-Fahrer oder wie man die. Ja, die verlangen wieso horrende Preise hier in München. Und dann, ja, heute war ja wieder so klasse, wollte ich zum Babyschwimmen fahren, fahr los. Stand die S-Bahn erstmal irgendwo auf der Strecke. Und dann habe ich nur gemeint, ja, toll, dann habe ich die Anschluss-S-Bahn wieder nicht erwischt. Und dann dachte ich mir, ja, bin ich schlau, fahr zur U-Bahn. Ja, nur hat bei der U-Bahn jemand den Notknopf gedrückt, mehrfach, dass die U-Bahn nicht mehr fahren konnten. Also gab es da auch einen Riesenstau und habe natürlich den Kurs, den ich erwischen wollte, nicht mehr erwischt. Ist mehrfach MVV relevant für die U-Bahn? Ich dachte, da reicht einmal. Ja, der wurde anscheinend nicht einmal ausgelöst, sondern es mehrfach oder mehrere. Auf jeden Fall haben sie es so durchgesagt. Am Sendlinger Tor war das. Okay. Und ich war am Marienplatz, wollte Richtung Harras. Freue ich mich, dass ich doch heute mit dem Roller reingefahren bin. So. Ja, war ein bisschen ärgerlich. Mhm. Der Nachtzug fragt noch, wie es deinem Fahrradunfall geht. Oh, ja, mein Fahrrad. Moment. Nee, Entschuldigung, es war Bukake Boy. Was immer das heißen soll. Ja, mein Fahrradunfall geht super. Ich bin wieder fit, obwohl ich nicht beim Arzt war. Was ist denn passiert? Ich bin noch mit einem zusammengerauscht. Also ich bin ums Eck gefahren und der andere ist ums Eck gefahren und dann sind wir so frontal aufeinander gefahren. Habt ihr euch am Eck getroffen? Genau. Genau. Und ich lag dann am Boden. Okay. Und dann hatte ich halt eine komplette Prellung vom Sternum und von der BWL und ja, hat dann... Genau, ich muss mich jetzt nur ausklinken, weil bei mir schreit jemand. Der schreit was, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, deine Kleine kriegt. Genau, vielleicht schaue ich nachher nochmal rein. Vielleicht, wenn ihr bis dahin noch da seid. Wenn es noch ein Nachher gibt. Genau. Sonst, ein Nachher gibt es bestimmt noch, aber ob wir dann noch nachher live sind. Ja. Ich danke fürs Mitmachen und wünsche allen Zuhörern, Nachhörern einen schönen Tag. Genau, wir hören uns nachher. Jo. Jo. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Jo, das war die Verena. So schnell ist sie wieder weg. Und ja, nachdem wir keine großen Themen mehr haben, würde ich das sagen, wir haben das Ende erreicht, oder? Gibt es noch Fragen aus dem Chat? Außer dem Zusammenstoß von der Verena. Kann der Chat sich ja schon mal Gedanken machen noch. Und ja, dann dürfte es das für diese Woche gewesen sein. Dann bedanke ich mich schon mal bei unseren Mitpodcastern hier. Und danke an den Kai. Ja, ich danke auch dir. Das hast du richtig gut gemacht. Aber hoffen wir doch, dass Raiden das nächste Mal wieder dabei ist. Und ja, also jetzt halt nicht, weil ist ja einfach schöner, wenn alle da sind, oder? Oder der Tim oder der Görg oder so. Ja, danke an alle, die uns ja hier live zuhören und später uns runterladen. Jawohl, dann danke an die Manu. Jo, ich sage auch danke zu allen, danke an den Chat, danke an die Leute, die uns live hören oder uns nachträglich noch runterladen und hören. Danke an den Muffelewuff, der hat es ganz klasse gemacht, tolle Vertretung, obwohl uns der Raiden heute wirklich gefehlt hat, das muss man wirklich sagen, aber Muffele hat ihn würdig vertreten. Ja, das finde ich aber auch. Jawohl, dann... Applaus. Ja. Na toll, ich werde ja schon ganz rot. Oh, dann danke ich euch beiden natürlich. Der Raiden wird uns natürlich schwer ab, geht uns natürlich schwer ab hier. Er ist halt eine Stimmungskanone, den kann er nicht ersetzen. Es ist einfach so. Ja, danke noch an die Streptopoppe, die uns jetzt gerade nicht hört. Sie hört jetzt vielleicht noch nach, ich weiß es nicht. Dann danke von mir natürlich an den Chat, an alle, die uns hier runterladen, an alle Mitpodcaster, die heute nicht dabei sind, die könnten mal wieder mitmachen. Kleiner Tipp am Rande. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Servus. Stille. Dusi, mach mal. Sag mal was, Dusi. Also, Shalom dann. Tschüss, Servus, ciao. Die waren doch ganz nette Jungs. Total bescheuert, aber naja, trotzdem. Oh mein Gott. Also sollte das irgendwann denn so klingen, dann passt das nicht. Nee, das war nicht Lucy. Nicht? Nee. Oh Gott. Lucy. Jo. Ist schon vorbei? Ja. Ja. Das ist, du warst das letzte Thema. Langsam. Du warst das letzte Thema. Hätten wir es schneiden müssen. Oh. Ist es so schnell wieder ruhig, die Kleine? Nee, die ist ja nur, die hat nur Puff gemacht. Puff. Puff, okay. Nicht Puff. Ja, die hat sich halt irgendwo im Kopf angepufft. So. Genau. Mhm. Das war alles. Einmal Puff gemacht. Das hat Puff gemacht. Genau. Ja, wenn mein Rechner so langsam ist, habe ich meistens nur das Dock offen und nicht den Chat. Ja, sowas. Genau, aber ich bin mal gespannt. In Kürze sollte eigentlich mein neuer Rechner kommen. Jawohl. Du hast jetzt den alten bestellt. Den. Ja, den alten haben wir bestellt. I7 Quad. Was für alten? Mac Mini. Kann man den noch bestellen, den alten? Weil die neuen sollen ja nichts sein. Eben drum haben wir den alten bestellt. Jetzt ist aber gut hier. Bei Alvaport, keine Ahnung, wie der Laden heißt. Irgendwo haben wir das bestellt. Aber den i7. Mhm. Jetzt macht ja nur Sinn, den fetten CPU eben zu bestellen, weil dann kannst du gleich den neuen nehmen, sozusagen. Gut, von der Upgrade-Fähigkeit mal abgesehen. Aber wenn es dir um die Leistung geht, dann wenn du dann den alten schon nimmst, dann kannst du auch gleich das rechts unten Modell nehmen. Ja, das Problem war halt nur, ihn noch zu bekommen. Ja, ja, klar. Da hauen sie sich ja gerade fleißig drum. Da geht der Preis eher nach oben als nach unten. Also das war so, Otto-Versand hatten sie ihn und dann so am nächsten Tag ausverkauft schon. Otto-Versand. Ja, also ich finde den mal noch. Ich habe noch nie Hardware im Otto-Versand gekauft. Ich auch nicht, aber das war also da hat man ihn halt gefunden. Mhm. Genau. Abuyant History. Ein Bits und so, der hat sich da so ein Skript aus dem Web geangelt, das nachschaut bei den Refurbished-Rechner von Apple. Und, ja, da waren sie momentan auch aus. Ja, drum hat er ja da ein Skript, sobald da was reinkommt, kriegt er die Mitteilung und bestellt dann gleich. Mhm. Weil ja, das Skript hat jetzt auch jeder. Die sind innerhalb von 10 Minuten nämlich weg. Ja, das Problem war bei den Refurbished nicht nur, dass sie so schnell weg sind, sondern es, weil du ja die auf Kreditkarte kaufen musst. Und? Der Käufer des MacBooks möchte es nicht auf Kreditkarte kaufen. Ah, so. Dazu möchte ich keinen weiteren Kommentar abgeben müssen. Also, okay, verstehe. Musst du nicht. Ich schreibe noch dazu, was ich alles bei Ikea geshoppt habe. Mhm. Achso, du bist schon im Ding drin. Das ist gut, dann brauche ich nicht immer weiter rumschrauben. Das hilft uns weiter, was du da reinschreibst, Mosje. So heißt die. Was ist Mosje? Das muss ich ja wieder googeln. Der mein TV-Regal. Klick mal rechte Maustaste und dann zeigt er ja, es schreibt ja oben, meinten sie, und dann das zweite. Oder? Mhm. Bei mir macht er das nicht. Meine ist noch zu jung. Ich will jetzt auch lachen. Tja. Ja, ja. Das siehst du mal, was du sonst gegoogelt hast. Deswegen zeigt er das bei dir an. Was? Das ist ja nicht gegoogelt. Rechtschreibeprogramm ist doch das. Das sagst du. Der nimmt Begriffe, die du häufig benutzt. Ja, ja. Oder die auf Seiten vorkommen, die du ansurfst. Sind alle bei dem Monsieur. Ja, von ich euch. Ich bin wo ganz woanders. Das ist, weil ich so viel nach Katzensachen googeln muss. Ja, weißt du, deswegen kommt er. Kai, wir sitzen im selben Boot. Bei mir zeigt es genau dasselbe. Deswegen kommen da immer die Muschis. So. Bei mir zeigt das auch an. Als zweites und ich habe keine Katze. Tja. Nicht? Nein. Du hättest auch sowas. Ich habe keine Katze. Warum nicht? Aber wieso zeigt es denn bei dir das an? Wieso zeigt das bei dir dann an? Wo googelst denn du rum? Verena, sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema? Sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema von gestern Abend, wo ihr mich dann so alleine in der S-Bahn habt sitzen lassen. Ich hab gedacht, ich sterb. Warum? Ja, da werde ich ja rot. Sieht doch keiner. Na doch, mein Bettdecken. Die kannst du drüber ziehen. Ja, ja. Ja. Und gleich dreimal geschickt, das Bild. Ja, ich hab's aber zweimal rausgelöscht. Ja, das bleibt da drin. Echt? Ja. Bei mir nicht. Das ist mein persönlicher Albtraum. Was? Das was? Bild. Was für ein Bild? Welches Bild? Ja. Bild? Er hat's nicht gesehen. Das soll ich nochmal schicken. Als Frau ist das mein persönlicher Albtraum. Welches Bild? Aber warum ist es dein persönlicher Albtraum? Weil ich das nicht mag. Weil ich stock normal konservativ bist. Nein, ich konservativ, genau. Genau, ich regiere die USA. Es ging mir eigentlich bei dem Bild eher darum, was da drunter steht. Ja, das habe ich dann auch noch gelesen und dann war es ganz aus. Um das ging es ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, Sven soll seine Fingernägel bitte schneiden. Ach, das? Um das ging es doch. Ja, und der war jetzt so fertig, dass er heute gar nicht gekommen ist. Und warum hast du das so oft geschickt? Ja, ich, keine Ahnung, irgendwie hat es immer rausgelöscht. Mir hat es halt so gefallen. Mir hat es so gefallen, genau. Okay. Und keiner hat darauf reagiert. Und dann habe ich vielleicht so, jetzt schicke ich so lang, bis jemand drauf reagiert. Aha. Ach, so macht man das. Nein, natürlich nicht. Ich habe es ja rausgelöscht. Nee, überhaupt nicht. Es ist immer noch da. Ja, bei mir ist es nur einmal. Ja, drin. Bei dir, ja. Ja, bei mir. Mhm. Dir halt, ne? Ja. Ich hab's viermal. Ich auch. Ja, dass du es auch nicht vergisst, Mann. Das soll euch nur dran erinnern, immer brav eure Fingernägel zu schneiden. Ja, ja. Und die Fußnägel und. Ja, mit den Füßen. Oh. Jetzt wird's pervers. Sind also die denn noch live? Mit den Füßen hatte ich es auch noch nie. Nee, aber irgendjemand nimmt noch auf, ach so, oder? Mit den Füßen noch nicht? Nee. Die Daisy, die ist doch schon abgeschaltet. Nee, die ist noch nicht stumm. Nee, die ist noch nicht. Nee. Aber wir nehmen noch auf, Leute. Hey, es klingt so, als gehen hier die Reißverschlüsse auf. Hallo? Sie sucht die Nagelschere. Machst du nach der Aufnahme die Reißverschlüsse nicht mehr auf? Wieso auf? Manu, ich habe doch die Reißverschlüsse jetzt zugemacht. Aufnahme ist doch vorbei. Scheiße! Geht es schon wieder so los? Ja. So. So, haben wir denn schon einen Titel? Nein. Datum, denke ich mal, wird sich der Phil kümmern. Auch meinst okay. du? So nehme ich. Ich habe nur gesagt, ich denke. Ach, du denkst. Denk und dachte. Denkst du, denkst dann, denkst du nur, du denkst. Ich habe gerade bloß die Option endlich gefunden, aus Streamer das abzuschalten, dass der mir das automatisch immer in meine Fotos kopiert. Das nervt nämlich schon etwas gerade. Das geht bei mir gar nicht. Das müsste ich jetzt einschalten, glaube ich. Aber ich mache das nicht dann. Ja, ich hatte das aber an. Was weiß ich, was. Und dann gleich in der Cloud an die ganzen Familienmitglieder. Genau. Ja, genau. Da weiß die Frau oder Freundin gleich, was los ist. Genau. Heute so, Abend, ne? Genau, so läuft das nämlich immer. Und wenn die Verena ihr Zeug da postet, ist das immer ganz hilfreich. Also das findet deine Freundin, oder? Was macht dir Gedanken? Was? Das bringt mich gerade auf Gedanken, diese Option. Welche? Dass es dann ja automatisch über die Cloud geht. Oh, diese bösen Gedanken. Badematte. Ach nee, Badewannenmatte. Patrull. Badewannenmatte. Ist das Krokodil? Nee. Ja, doch, das ist das Krokodil. Ja, das haben wir auch. Ja, das habe ich mir, weil die Kleine, die stellt sich in der Badewanne immer hin und dann rutscht sie mal weg. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt muss diese Badewannenmatte wieder her. Ja, oder einfach nicht putzen, bis so eine gewisse Kalkschicht am Boden entsteht. Dann rutscht ja, das kennt auch das Rutschen, ne? Im Münchner ja. Raum ja kein Problem. Du wartest einfach eine Woche und es ist richtig. Gut doch. Ich tue es nur jeden Tag, die Badewanne putzen. Aber nicht beim Baden oder Duschen urinieren, ne? Das kann der Bob gar nicht haben. Warum? Weil dann die Anschlüsse verdingsen. Korrodieren. Der Urinstein. Stein. Wo ist denn der Bob überhaupt? Weiß es jemand? Keine Ahnung. Ich habe ihn auf Freema angeschrieben, aber er hat wahrscheinlich alles abgeschaltet, so wie mir. Ja. Der hat wahrscheinlich wieder einen Kunden. So. Kalas Becher. Ja, genau. Habe ich jetzt die ganze Serie. Becher, Teller, Schüsseln. Kannst du da auch mal die Links reinmachen, hallo? Ja, ich bin ja gerade erstmal beim Raussuchen. Ach so, okay. Schüsseln haben wir auch und Becher auch. Teppich, Badewanne, Matte, Tagesdecke. Tagesdecke? Ja. Ich melde mich nachher. Brüsby ist aber auch ein Ort in Schweden, ne? Ja. Und ein Hängeleuchtenschirm bei IKEA. Da hat sie doch irgendwas verkehrt verstanden. Und im Wandgarderobe. Ein Glas mit Deckel. Brüsby. Da heißt vieles Brüsby. Plate. Ah, das ist die Tagesdecke, okay. Lucy. Also, jetzt geht's aber los hier. Du kannst jetzt einfach die Blätter hier aus dem Drucker rausnehmen. Oh doch, Kai, das macht richtig Nein, Spaß. Nix. Langt dir das schon? Guckt, wenn der Drucker druckt. Soll zufrieden sein, dass der Drucker druckt. Ach, dann steht sie vom Drucker und guckt, wie das Papier da rauskommt und hin und her. Könnte man wieder was drucken. Kalas ist auch ein Fußballspieler aus Tschechien. Lucy. Und das für eine E-Mail. GDL-Streik, biete jetzt deine Fahrt an. Klar, ich nehme jetzt noch jemanden mit. Auf dem Roller, oder? Nee. Ich bin doch hier kein Streikbrecher. So. Ach, das sind die Plastikbecher, die Kalas, oder was? Ja, ja, so Geschirr. Ja, hat meine Schwester auch für die Kinder. Ja. Aber ich habe ja keine Kinder, ich kann ja aus Glas trinken. Hallo. Was machst du denn? Ich trinke auch aus Glas. Ich bin auch kein Kind. So. Ja, aber deine Kinder vielleicht nicht. Ich trinke nicht aus Glas, ich trinke aus Bechern. Echt? Lucy, es langt jetzt. Du schmeißt hier alles runter. Mit den ganzen Lösungsmitteln. Ich denke, du bist auf so einer... Ja, es gibt ja auch PCB-frei. Tja. Treibst du? Ich glaube, ich muss mal hier... ach Gott, die rennt mir über die Tastatur. Die arbeitet hier schon im Dock. Die hat Hunger. Die wird jetzt unleidlich. Ja. Oh, hörst du, Lucy? Da bellt schon der Hund. Ach, das war aber jetzt hoffentlich nicht die Katze. Nein, das war ein Konservenhund. Nee, das war die Daisy, oder? Das war ein Konservenhund, Lucy. Ja. Gut. Wahnsinn. Ui, ich höre Echo, Echo, Echo. Echo, Echo. So, ich muss leider. Ich stelle mich mal auf stumm, bis später vielleicht. Jawohl. Tja, lässt uns der Raiden heute einfach alleine. Ich glaube das nicht. Aber der hat heute nicht gut geklungen. Ja.